2 Sprechstunden. Herzlich willkommen im Blue Moon, in einem ganz neuen Blue Moon. Den gab es so noch nie, den wird es jetzt aber immer jeden zweiten Donnerstag hier auf Fritz geben. Es geht um Poetry Slam, es geht um Texte und in Zukunft werden das 2 Herren moderieren, die ich jetzt am Anfang nur noch ein bisschen unterstütze. Einer davon ist heute schon dabei. Herzlich willkommen, Julian Heun. Hallo. Du bist ein bisschen aufgeregt? Ja klar, ist auch mein erstes Mal hier eine Radioshow machen, absolut. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ja, Wahnsinn. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ne, dass so junge Talente hier ran dürfen. Freut mich als Fritzin natürlich sehr. Ihr seid Poetry Slammers, sagt man auch so, ne? Ja klar, absolut. Also, und ich würde jetzt erstmal ganz ruhig beginnen und dich vorstellen, damit die Fritzen wissen, wer wird uns in Zukunft hier donnerstags begleiten. Julian, du bist 25 Jahre alt, jung. Bald. Bald, aber bis 24, ich hab dich älter gemacht, ja. Und du bist, wenn man dich so ein bisschen nachgoogelt als Laie, so wie ich es getan habe, bist du ein Popstar in der Szene. Ja, in der Szene. In der Szene naja, schon? Ach was, kein Popstar, aber in der Szene kennt man mich schon, aber so groß ist die jetzt auch nicht, ne? Aber es gibt sie auf alle Fälle. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Poetry Slam, das gibt's wie lange? 20, 25, 30 20 Jahre? 20 Jahre, jetzt ist gerade 20-jähriges Poetry Slam Jubiläum ungefähr jetzt und das wird auch gefeiert nächste Woche. Also 20 Jahre gibt's Poetry Slam in Deutschland. In Amerika gab's das natürlich bei so vielen Sachen schon ein bisschen früher. Wie lange bist du dabei? Ich bin jetzt bald 7 Jahre dabei, ja. Ich habe mit kurz vor 18 angefangen und war damals noch aufgeregter als heute, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Aber sag mal, wann sagt man denn von sich, man ist ein Poetry Slammer? Das ist ja ein Prozess, oder? Man stellt sich ja nicht hin und sagt so wie andere, ich bin jetzt Fliesenleger oder ich habe einen Bachelor gemacht in BWL und ich bin jetzt Poetry Slammer, sondern es war ja sicherlich ein Prozess. Ja, absolut. Das ist mehr so ein Eingestehen, dass man irgendwann nicht mehr sagen kann, man wäre es nicht. Aber eigentlich war es nur ein Hobby und ich glaube, bei allen hat das als kleines Hobby angefangen. Und irgendwann merkt man, ja, eigentlich verdiene ich mein Geld damit und eigentlich verbringe ich fast meine ganze Zeit damit. Und dann merkt man, dass das schon auch ein Beruf ist, obwohl es sich überhaupt nicht wie ein Beruf anfühlt. Es ist wirklich ein Beruf? Du verdienst dein Geld damit komplett? Ich verdiene mein Geld damit, ja. Stark. Siehst du, das war mir gar nicht bewusst. Ja, es ist aber nicht so viel, deswegen muss ich ja zu euch hier ins Radio, zum reichen RBB, um endlich die großen Kohlen ranzuholen. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch dazu. Also Poetry Slam bedeutet ja, wenn man es richtig übersetzt, da man hat Literatur, es ist aber auch kein Gedicht, sondern es ist... Ja, sind es festgelegte Texte? Nee, es kann alles sein, ne? Es kann alles sein. Es gibt nur ein paar Regeln, die das definieren. Die größte Regel ist, und deswegen passt das auch so gut in den Blue Moon, das Publikum entscheidet. Das Publikum entscheidet immer, wer gewinnt, und es ist ein dichter Wettstreit. Also wir stehen, wenn wir auf der Bühne sind, eigentlich immer im Wettstreit gegeneinander. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass wir gegeneinander die Texte richten, sondern jeder liest einfach und also ist kein das Publikum Dissen entscheidet, gegeneinander? Wer der Beste war. Nein, obwohl, wenn man das machen möchte und das ankommt, dann herzlich willkommen. Und die anderen Regeln sind ein Zeitlimit, was bei uns in Deutschland meistens bei 5 Minuten liegt ungefähr. Und dann darf man keine Requisiten benutzen und nicht kein hauptsächlich Kostüm, singen. Ne? Nee, und natürlich, man muss das selbst geschrieben haben. Das ist auch relativ wichtig. Ja, verstehe ich. Also man hat einen selbstgeschriebenen Text und wichtig ist ja beim Poetry Slam auch noch, wie man es betont. Ne? Also ich für mich war es am Anfang ganz befremdlich, muss ich sagen, dass alle so eine ja, es gibt halt ein paar Arten vorzulesen und ein paar Arten seine Texte zu schreiben, die sich etabliert haben, weil die Leute gemerkt haben, das funktioniert gut, das kommt gut an. Aber letztendlich ist Poetry Slam das, was du draus machst. Du kannst da alles vorlesen, was du willst. Es kann ein Gedicht sein, eine Geschichte. Es kann ein kleines Drama sein, was du alleine auf der Bühne spielst. Es kann auch dein Tagebuch sein. Du kannst alles vorlesen, was du willst. Deine WhatsApp-Chat-Nachrichten, was du machst, ist egal. Hauptsache, du hast es selber geschrieben. Und ist es immer, also sind deine Texte speziell? Würde man dich irgendwie wiedererkennen oder ist es auch alles? Ja, ich habe schon ein paar Sachen, die ich gerne mache und die ich auch gerne wieder mache, wo ich merke, die kann ich, die machen mir Spaß und bestimmt würden andere dann sagen, ja, das klingt jetzt ein bisschen wie Julian, aber ich probiere auch oft neue Sachen aus, sind nur nicht immer so erfolgreich. Aber du sagst, du verdienst dein Geld damit, wie funktioniert das? Du hast ein Buch geschrieben zum Beispiel? Ja, ne, letztendlich ist es, glaube ich, niemand, der allein von Poetry Slams lebt, sondern es ist immer so ein bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten. Also ich habe ein Buch geschrieben, viele haben auch Gedichtbände oder manche machen noch Musik nebenher. Poetry Slam Workshops geben auch viele, wo sie dann in Schulen gehen und mit den Schülern schreiben zusammen und moderieren oder veranstalten. Also viele Slammer haben eigentlich letztendlich ganz, ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Mhm. Und aufzutreten und ihre Gedichte vorzulesen. Bei Slams ist die Haupttätigkeit aber jetzt meist nicht die einzige. Du reist in ganz Deutschland rum und liest deine Texte oder wie? Ja, glücklicherweise. Es macht sehr viel Spaß. Also deswegen, für mich ist das der beste Job der Welt. Man kann rumfahren und die Slammer kennen sich auch untereinander. Deswegen ist es eigentlich, als ob du mit deinen Freunden durch Deutschland fahren würdest und ihr würdet immer zusammen jeder einen Text vorlesen und dann Party machen und dafür bekommt man Geld. Hast du das Gefühl, dass Berlin deutschlandweit besonders aktiv ist oder Absolut. Die Zuschauer da das irgendwie wollen und da hinterher sind? Ja, also Hamburg ist auch noch eine große Slam-Hauptstadt in Deutschland. Aber Berliner Slam-Szene kann sich schon sehr, sehr sehen lassen. Es gibt sehr, sehr viele Slams hier. Und letztendlich waren die ersten Slams auch sehr viel in Berlin. Und die erste deutschsprachige Meisterschaft war auch in Berlin. Und hast du ja gewonnen, glaube ich. Die erste nicht, nee, das ist schon eine ganze Weile aber her. Aber du hast unter anderem schon gewonnen. Ich hab auch mal gewonnen, ja. Es gibt da verschiedene Kategorien. U20 gibt es als Kategorie und eine Einzelkategorie und eine Teamkategorie. Das bedeutet, Berlin ist groß, aber in Brandenburg gibt es die noch nicht so aktiv, die Szene, ne? Also nicht so aktiv. Es gibt einen Slam in Potsdam und es gibt auch einen in Bernau und sicherlich noch kleine, die ich jetzt vergesse und die mir sehr böse sind, aber eigentlich ist das dann schon Berlin. Ja. Julian, heute leider nicht dabei sein kann, aber in Zukunft ist dein Kumpel Till. Ja, der war noch aufgeregter. Der war so aufgeregt, dass sofort seine Mandeln angeschwollen sind auf Basketballgröße. Hört der jetzt zu? Der hört Till heute auf jeden Fall zu. Ich hoffe Hallo, doch. Hallo Till. Hi Till. Und deswegen reicht das nicht mehr für 2 Stunden Blue Moon. Vielleicht für 5 Minuten Radio Paradiso. Aber ja. Till Reiners wird auf alle Fälle in Zukunft mit dir diesen Blue Moon hier moderieren. Und jetzt sag doch mal, wie stellt ihr euch euren zukünftigen Blue Moon vor? Ja, das soll auch ein bunter Blumenstrauß werden aus einmal Gedichten, die wir mitbringen. Wir haben die vorher eingespielt und aber auch später vielleicht mal 1-2 Live-Gästen. Und es wird auf jeden Fall immer Texte geben, die wir vorstellen, die wir toll finden. Mhm. Das muss nicht immer nur Poetry Slam sein, auch was da so drumherum. Es gibt auch mal Lyrik, die man vielleicht nicht so dem Slam zuordnen würde oder etwas ein bisschen aus der kabarettistischen Ecke. Also einmal Text, den wir vorstellen und dann haben wir auch Themen, über die wir sprechen möchten mit den Hörern und ja, die Hörer dürfen und das machen sie hoffentlich auch eigene Texte vorlesen, wenn sie nicht zu lang sind. Und dann sprechen wir darüber. Also mal sehen, was da passiert. Und es ist halt einfach eine große Überraschung. Wir wissen noch nicht ganz genau, was passiert, aber Texte werden dabei sein von uns und von den Hörern. Und das würde ich nämlich heute auch schon ganz toll finden. Berlin und Brandenburg, Deutschland, Korea, alle, die zuhören. 0331 70 97 110. Ihr habt es mitbekommen, es wird ein Blue Moon sein, der viel um das gesprochene und geschriebene Wort geht. Ihr könnt jederzeit heute anrufen und eure Texte vorstellen, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe ein Gedicht geschrieben und ich möchte das euch jetzt mal vortragen. Fühlt euch mit allem, was ihr habt, frei. Also ruft uns an. Ich bewundere es sowieso, wenn man sich traut, hier anzurufen und da seinen eigenen Text vorzustellen. Absolut. Wenn ihr einen Rap geschrieben habt, einen Song, einen Tagebucheintrag, eine WhatsApp-Nachricht, bei der ihr nicht wisst, ob ihr die abschicken sollt oder nicht, weil oder der Olle sonst sauer ist. Liebesbriefe. Ich würde gerne Liebesbriefe hören vielleicht. Liebesbriefe, meinst du, irgendjemand liebt uns Liebesbriefe? Es wäre krass. Nein, ich würde es niemals tun, aber es wäre krass. Nein, ich würde es niemals tun. Ja, hast du schon viele Liebesbriefe geschrieben? Nicht so viele, nee. Man schreibt ja, keine Sau schreibt mehr einen Liebesbrief, das ist ja, so zu wenig, schade. Ne? Ich habe auch zu wenig bekommen, ich möchte mich hier an der Stelle auch mal kurz beschweren. Oh, ich habe neulich wieder einen wiedergefunden, da dachte ich, Mann, ey, das war aber auch schön, als man noch einen Liebesbrief bekommen hat. 6-7 Jahre ist es her. Und der war also wirklich so handgeschrieben zu lesen, dass ein Mann sich hinsetzt und mir ein Liebesbrief schreibt. Heute kriegt man so mal eine Mail, ne? Oder im besten Fall bei WhatsApp so ein Herz. Wow. Wo man sich denkt, krass, ja. Das ist ja richtig Mühe. Das ist ein schlechter Satz. Ja, das ist gar kein Satz. Eigentlich kannst du nicht mal vorlesen. Ne, du kannst einfach nur sagen, hier, so ein Icon oder wie es heißt. Das war's. Wir haben schon jemanden, der, nee, Doch nicht, Golo schüttelt mit dem Kopf, Adrian will. Golo, komm doch mal kurz rein. Was soll das, ne? Führt er uns hier an der Nase rum, stellt meinen Hörer rein. Ja. Auf alle Fälle, wie gesagt, traut euch anzurufen und uns schon was vorzustellen. Julian hat auch Texte mit. Golo, sag mal, was ist das denn für eine Art und Weise? Wir haben hier einen neuen Kollegen, ne, den Julian. Und du stellst uns Adrian rein? Adrian hat eine Frage, der will wissen, wo in Bernau. Ja, aber wieso kann ich ihn denn nicht mit ihm sprechen? Ach so, okay, ich dachte, ich frage das einfach nachher und sag's ihm dann off-air, aber ich kann ihn noch gerne mal reinstellen. Ja, stell ihn mal rein. Ja, mach ich mal, okay. Ja, Golo. Mach's gut, das ist dein Redakteur in Zukunft, ne? Und wichtig bei Fritz ist, die kannst du zusammen scheißen. Echt? Ja, die kannst du. Ich hab mir so gewünscht. Es ist ganz toll hier, ne? Ja, du bist als Moderator. Bei Till und mir in der Beziehung bin ich immer eher der einstecken muss. Und jetzt vielleicht auch mal einzuhaken, das wäre schön. Als Moderator bist du hier der Star. Ne? Yeah. Adrian. Ja? Hallo Adrian. Du hast nichts, was du uns vorlesen möchtest. Nein, ich habe eine Frage an euren neuen Kollegen. An Julian. Genau. Schieß mal los, Adrian. Ich möchte euch erstmal vorstellen, das ist Julian Heun. Der ist ein neuer Kollege hier. Ich möchte, dass er mit Respekt behandelt wird, Adrian. Ja. Denn jeden zweiten Donnerstag wird es hier in Zukunft den Poetry Blue Moon geben. Und du hast direkt eine Frage, ja? Genau. Wir haben doch vorhin was von Bernau erzählt. Du, bitte nicht siezen. Okay. Und da wollte ich mal fragen, was das genau war. Es gibt einen Poetry Slam regelmäßig in Bernau. Ich war da selber leider noch nicht. Das ist nicht zustande gekommen bisher, aber... Ich komme ja aus Bernau. Ja, guck mal, gib mal einen Poetry Slam Bernau. Der ist auf jeden Fall regelmäßig und da kannst du auch selber hingehen und eigene und Texte vorlesen. Wo in Bernau? Das weiß ich er nicht. Noch ich kenne mich ganz miserabel in Bernau aus und habe auch jetzt die Adresse nicht so im Kopf, aber versuch mal diese crazy Suchmaschine und gib das da mal ein und ich glaube, das spuckt dir auf jeden Fall aus, wo das ist. Adrian, bist du, warst du schon mal beim Poetry Slam? Nein, von noch nie. Warum nicht? Weil bis jetzt habe ich von Ihnen noch nie was gehört von. Weißt du auch gar nicht, was es ist? Nein. Na, Julian, dann erklär's Adrian nochmal. Nein, haben wir ja gerade schon, aber ich mach's gerne nochmal. Ja, das musst du dir beim Radio angewöhnen, gerade bei den Fritz, da musst du ständig immer wieder alles erklären. Ist ne? Ja, kein Problem. Genau. Da treten einfach junge Menschen auf, müssen auch nicht jung sein, und lesen jeder von sich Texte vor und das Publikum entscheidet dann, wer gewinnt. Das ist ein spannender Abend, wie eine Lesung, nur spannender. Sowas, wo man auch wieder lachen muss, ne? Nee, da musst du nicht lachen. Es gibt auch richtig traurige Texte und sehr, sehr berührende Texte, aber ich auch glaube, viel Witziges. Hat das mal RBB gemacht? Hat das mal RBB gemacht? Also ich weiß nicht, es gab sicherlich schon. Meinst du, die Fritz macht der Talente? Also bei Fritz gibt es das öfter mal, dass Musiker, aber weißt du was, Adrian, wir können es mal ganz leicht machen. Julian hat ganz kurz. Antenne Brandenburg das mal gemacht hat. Adrian, spinnst du oder was? Das hört doch keine Sau. wir hören jetzt mal einen typischen Text, würde ich sagen. Du hast doch welche mitgebracht, ne? Ja. Du hast mitgebracht zum Beispiel von Tobi Hoffmann, einen Anfang oder Ich wache auf und wundere mich. Ja, oder wollen wir den von Frank Lötgen nehmen? Oder den. Der ist auch sehr schön. Ich sag kurz vorher was zu, da kannst du dir anhören. So kann das klingen, Adrian, aber auch ganz, ganz anders. Und das ist ein Text von einem lieben Kollegen von mir, von Frank Lötgen. Dieser Text ist so neu, dass es ihn nur auf Kassette gibt. Oh. Es klingt sehr paradox, aber es ist ganz einfach. Er hat ihn auf seinen CDs noch nicht draußen, deswegen gibt es ihn nur auf einer raren Kassette von seiner und unserer Lesebühne Spree vom Weizen. Und da haben wir jetzt unseren alten Kassettenrekorder hier bei Fritz ausgepackt und tun das da rein und spielen das ab. Das ist eine Live-Aufnahme aus dem Wohnzimmer von Wolf Hogekamp, dem Mann, der Poetry Slam sehr, sehr in Deutschland gefeatured hat und das auch gerade in Berlin sehr vorangetrieben hat. Und da wird dir ein Gedicht vortragen zu unserem Thema, was heute unser Thema ist, nämlich Überraschung, mein erstes Mal, weil es auch mein erstes Mal hier ist. Ja. Und Frank Lötgen hat das auf eine schöne Art interpretiert, nämlich mein erstes Mal mit H. Spiel mal ab. Ja, es riecht hier schon nach Essen in unseren Räumlichkeiten des Studio Hogecamps. Und das sind jetzt Facetten, die nicht über ein Medium wie Kassette übertragen werden können, aber ich möchte euch dennoch teilhaben lassen an dem nun folgenden Essen nach diesem Text, was für uns folgen wird. Aber auch die Zuhörer sind eingeladen, nach dem Hören dieses Textes etwas zu essen. So tun wir etwas gemeinsam, und wenn ihr die Kassette hintereinander wieder hört, werden wir jede Stunde lang Pommes essen, die Wolf Hogekamp für uns zubereitet. Wir sind gespannt, und in dieser Spannung hinein möchte ich den Text vortragen, der über die Schönheit geht, mit der manche Frauen essen. Und der Text heißt: Mein erstes Mal mit Carmen eine Symphonie des Kauens. Ich schneid aus halbwegs gelungenen Kalbsteaks ihr eine mundgerechte Portion, führ mit der Gabel sie ihr zum Schnabel und schreite lustvoll zur Degustation. Denn allein beim Kauen ihr zuzuschauen ist der Profanverköstigung hier wert. Denn höchst apart ist ihre Art, mit der sie Speise und Getränk verzehrt. Bom, bom, oh Carmen, erbarmen. Mein Kopf kommt erst klar, wenn ihr zärtlich beknabbernd ein Rippchen beäst, dann Servietten betätschelnd, das Mündlein verhätschelnd und feinspaltig schürzend die Lippchen entblößt. Oh, was mehr kann ein ruchloser Gaffer verlangen, als Zeuge zu sein bei dem Straffen der Wangen, deren Spannung sich andient als Hort süßer Grübchen, die kurzzeit gesättigt von Nahrungszuschübchen mein Langzeitgedächtnis genussvoll verzücken. Wohlwissend, Frau Carmen, die kann was verdrücken und zeigt sich auch ihr Biss und Beid nur in Sicht gedämpfter Sinnlichkeit. An ihren Lippen zu nippen, bis dass man sich satt schielt, lässt lebhaft erahnen, was sich hinter Lips abspielt. Und ich erschließ mir ihr Wirken im Mundinnenraum wie einen scheu an die Wirklichkeit klopfenden Traum. Dort, wo Malmen zucken tief im Mund, Schluck bereit, giert ihr Schlund nach Nahrungsmittel ab, Transport per Gurgeltransaktion, Bau, Speisebrei mit Speichelspei, beißt sich Mais leicht entzwei, gilt das auch für Rinderfleisch aus minderer Produktion oder fährt, war da nicht was Angestrengtes in Frau Carmens Mienenspiel, jeder hier bei Tische denkt es, dieser Bissen war zu viel. Doch trotz zehrenden Kampf mit zähem Brät bewahrt sie Souveränität. Nur kurz bläht sie die Backentaschen, um dann zack mit einem Schluck, hau ruck, als gäb's kein Morgen, all dem Ballast zu entsorgen. Wow. Und ungeahnt greift mich ein wohliges Wühlen, im selbigen Tun mich ihr nahe zu fühlen. Meine Rolle des Schauenden ist zwar zum Zerwürfnis, mal selbst so zu kauen ein mich drängendes Bedürfnis. Und mundwärts fährt die Gabel, ein Rindsrest ihre Kron und reizt als Gaumengabe zur Muskelkontraktion. Der Saft entspringt dem Fleische und Speichel dringt hinein. Da war's mir, dass ich träumte, ganz uferlos zu sein. Doch da erschreck ich, jäh, boah, ist das alles zäh. Dieser Klumpen Fleisch, den ich in meinem Gaumen drehe und ich kaue und ich malme, doch ich krieg den Lurch nicht durch. In den Speichelbrei, ich den Speichel spei, selbst mit roher Pracht bring ich den Brocken nicht entzwei, aber alle Zwischenräume meiner Zähne sind gefüllt und Frau Carmen schaut irritiert, meiner Aufschuss Spasmen irritiert, denn ein Brechreiz speise ich aus dem Meer und die Tränchen stimmen schon bis hier, weil sie als Wert und dagegen sperrt, dass man seine Fleischeslast in einen hab verzerrt und ich beiß auch nicht mehr drauf, nee, ich geb jetzt auf. Und ich spuck diesen körperwarmen Kloß in die Serviette, besser so als ein überhitzter Gang auf die Toilette und fast scheint's, als wenn ich damit die Situation rette. Doch das Pech in Verkettung aller Umstände obsiegt und allem Glück abhold, so wie der Eil gezollt, sich das auf den Tisch gelegte Tuch sogleich entrollt. Und der Krötenfötus bös entblößt im Fokus liegt. Mit Schaudern wird nun angeschaut, was von mir wie vorverdaut, Maul voran hervorgekotet, fasrig in sich selbst verknotet, wie ein plumper Schleimkokon, Heim des Popelpapillon, ein garstger Egel, der verreckt, dargeboten als Konfekt. Da spür ich, wie's in Carmen wütet, den Mund, der solches ausgebrütet, den möchte sie nicht küssen müssen, auch nicht in ihrer Nähe wissen. Und ungelenk empfehle ich mich und senk mein Haupt, senk elendig mein schauend, kauend, trauernd Haupt, das sich doch kurz im Glück geglaubt und lass als Amus Busch zurück ein niemals Schluck gewordenes Stück. Das mahnt in seiner Fleischlichkeit, wie sehr ihr unvergleichlich seid. Dies euch, O Carmen, nachzuahmen, nicht nur an, auch abzuschauen, sollten sich die Lebenslahmen meiner Prägung nicht getrauen. Scheint auch das Kauen schöner Frauen. Äußerlich wie Party pur, folgt's innerlich ner Party-Tour. Und nur, wer dieser Note für Note entspricht, der speist wie Frau Carmen beim jüngsten Gericht. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Das war ein Text von Tobi Hoffmann. Nein, von Frank Klötgen. Von Frank Klötgen, entschuldige bitte. Siehst du, deshalb bist du da, nicht? Ja, mein erstes Mal mit Carmen heißt er. Mein erstes Mal mit Carmen. Und das war eine Form des Poetry Slam. Ja, eine Spielart, so kann das klingen. Also sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr klangschön gereimt. Ganz auch metrisch, ganz schön ausgefeilt. Ja. Da freut sich der Literaturwissenschaftler in mir. Ein bisschen eklig vom Thema, aber auch ganz schön schön. Magst du, wenn Frauen vor dir essen, dürfen Frauen vor dir Döner essen, dann magst du die trotzdem noch? Oder ist na es klar, eher, ja? Absolut. Ach komm, das ist doch nicht sexy. Nee, aber es kommt drauf an, wie man es ist. Ich finde, ich gucke auch manchen Leuten gerne beim Essen zu. Kennst du das nicht? Nein. Ich gucke auch manchen Leuten gerne beim Rauchen zu, wenn sie es schön machen. So, wenn manche Leute essen auch einfach nicht schön, dann kann man Döner schön essen? Ja, ich habe es jetzt noch nicht in der Praxis gesehen, aber ich möchte den Glauben daran nicht aufgeben, Katrin. Ja, du hast recht. Wo ist die Frau, die schön Döner essen kann? Mir fällt keine ein. Mir fällt Michelle Hunziker dann wahrscheinlich schön Döner essen, ne? Ich glaube, alles schön. Nein, du findest, ich bin nicht so überzeugt von Michelle Hunziker als so Gesamtkonzept. Adrian. Hallo, Adrian. Ja, ich bin noch da. Bist du noch da? Wie hat's dir gefallen? Das erste Mal war sehr gut. Ja, ne? Richten wir dem Frank aus dann. Adrian, es war dein erstes Mal, sowas zu hören. Und unser erstes Mal ist ja auch unser Thema heute. Absolut, ne? Ja. Und zwar in all seinen Facetten. In dem Fall war es jetzt das erste Mal Essen mit jemandem. Aber ihr könnt euch uns auch gerne von euren ersten sexuellen Erfahrungen erzählen, so, wenn ihr wollt. Ja, ich habe da nichts gegen. Aber müsst ihr nicht. Es gibt ja 1000 erste Male. Es gibt erste Mal Fallschirmspringen. Das war ja vorgestern auch irgendein Thema von euch in der Live-Sendung. In der letzten Sendung? Tatsächlich? Ich weiß nicht. Ja, doch, bei deinen Kollegen. Adrenschau. Ich weiß, was du meinst. Ich hab ja ein bisschen gehört, was ihr hier so macht bei euren komischen Blue Moons. Ja. Und da war ein Kollege von euch, hat etwas zum Thema gehabt, und zwar einmal und nie wieder. Okay. Der so ein Schnauzbart hat, so ein kleinerer. Das habe ich jetzt nicht gehört im Podcast. Adrian, vielen Dank für deinen Anruf und viel Spaß beim Slam in Bernau. Ja, dann danke und euch noch eine sehr schöne Sendung. Vielen Dank. Gut. Tschüss. Ja, tschüss. Also, ihr könnt die ganze Sendung über in diesem Poetry Blue Moon anrufen und eure Texte vorlesen. Ne? Das ist das Traumbeispiel. Ja, also, das wenn ihr Texte habt, Gedichte, Raps, alles. Musik, alles, was ihr mal zu Wort gebracht habt, könnt ihr zum ersten Mal im Radio vorlesen. Vorspielen, vortanzen ist nicht so gut, ne? Nee, aber wir hören euch zu, solange wir es aushalten. Genau, 0331 70 97 110, aber ihr könnt auch einfach über das erste Mal reden, denn das ist Julians erste Sendung heute absolut bei uns. Deswegen, wie kreativ sind wir denn? Haben wir das als Thema gewählt? Ja, es gibt so viele erste Male. Ich habe auch zwei schöne Zitate rausgesucht zum ersten Mal. Einmal das, was jeder kennt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist von Hermann Hesse. Aus Stufen heißt das Gedicht. Eigentlich bezieht er sich auf einen Dichter aus dem 13., 14. Jahrhundert, Meister Eckhart, einen Philosoph. Und ein sehr viel schöneres Zitat von Prinz K1 aus seinem epochalen Frühwerk Style und das Geld, nämlich: Ich werd verrückt, wenn's passiert. Wenn du willst, mache ich 100 Liegestütze auf dir. Wunderschön. Wer sowas sagen kann. Aber es muss nicht immer das erste Mal Sex sein, ne? Nein, überhaupt nicht. Es kann alles sein. Ja, ich wollte nur noch mal das... Vorhin war ich ja mit deinem Kollegen darüber gesprochen, der ist zum ersten Mal Motorroller gefahren oder das erste Mal Fallschirmspringen, das erste Mal einen Atomkrieg anzetteln, was auch immer ihr zum ersten Mal gerade gemacht habt. Oder ja, manchmal reicht es auch, sich daran zu erinnern, wann man zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht hat. Das stimmt, und das finde ich ganz frustrierend, da fällt mir nichts ein. Krass. Nichts. Paul. Nabend. 19 Jahre jung aus Mariendorf. Wir wollten es nicht glauben, aber du bist tatsächlich der Erste, der sich direkt traut, ein selbst verfasstes Werk uns zu kredenzen. Na Mensch, Mensch, gleich noch ein erstes Mal. Ja. Wie cool. Erstmal super, also ich finde das Sendeformat total genial jetzt gerade. Also es ist ich eine auch. Super Idee. Schön. Damit wir es auch in Zukunft alles, es ist ja noch nicht so ganz ausgegoren, was magst du daran? Also wie soll es weitergehen? Also ich finde dieses auch, sag ich jetzt mal, allgemein Vortragen von Poetry Slams immer im Radio finde ich halt total genial. Also ich fand gerade auch den Text total irre. Also der hat mir super gefallen. Das, ja. Und Paul, dann überred doch mal den Julian, dass er heute, er ist ja Poetry Slammer, ne? Und zwar einer in Deutschland, der sehr bekannt ist und hat keinen Text mitgebracht von sich. Überred ihn doch mal, dass er uns heute was vorträgt. Ja, trag doch mal was vor. Wenn du schon mal da bist. Ach, Paul. Ja, später vielleicht. Also ich hab natürlich welche vielleicht im Kopf. Mal gucken. Nicht. Ja, ich wir bin erstmal gespannt. Aber ich will doch hören, was die Hörer machen. Ja, aber wir wünschen uns das, Julian. Okay, ich mach später einen. Ja? Abgemacht. Paul. Ja. Also an das von eben reicht es natürlich nicht so ganz ran. Und aber das ist ja auch kein Maßstab. Ne? Alles, was ihr vortragt, ist toll. Also ich hätte zwei zur Auswahl. Es sind zwei relativ kurze Gedichte. Dann trag doch beide denn? Vor. Ich darf mir aussuchen, welchen. Ja, okay. Also ja. Ich sag mal einfach nur den Namen erstmal. Das eine ist Der Herbst der Entscheidung und das andere ist Rausch. Der Herbst der Entscheidung. Ich würde sagen Rausch. Rausch, okay. Also. Bühne frei für Paul. Sachte, sanfte Hauch streicht farbenfroh über Lippen. Seltsam schön scheint der Klang, wie aus einer fernen Welt. Und die Welt fällt. Fällt in den tiefen Schlund der gähnend öffnen Grund, scheint zu verschlingen, denn in vielen Dingen hattest du recht. Den Göttern nah sah ich der Welt entfallen, ein wogendes Wallen, ein buntes Brechen im Herzen stechen. Schmerz, was ist Schmerz anderes als das Wanderes auf dem Sanderes und ganz in der Wahlung wahlend, strahlend das düstere Licht des Horizonts? Ich sag, das war kurz. Ach so, ich dachte, die Stimme geht runter zum Schluss. Applaus erstmal von meiner Seite aus. Dankeschön, Paul, ja. Krass, was für eine getragene Stimmung. Wann hast du es geschrieben? Als ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe. Ich habe es fast vermutet. Es hilft super gut. Schreiben aus schlechten Gefühlen Gedichte machen ist das Beste, was du machen kannst. Also ja. Ist es dann aber, kommt dann nur was Gutes im Text raus oder ist es auch so, dass einem es danach besser geht? Beides, ja, das ist das Schöne. Ja, es geht einem danach besser, auf jeden Fall. Und da, so kannst du einfach, die besten Texte entstehen meiner Meinung nach aus Wut. So, wenn es dir nur gut geht, schreibst du schlechte Sachen. Aber wenn du richtig wütend bist, dann kannst du einmal für dich das als Selbsttherapie nutzen und du kannst einfach die ganze schlechte Energie in etwas Schönes, ein Stück Poesie umwandeln. Perfekt. Nur besser Wut oder nicht. Auch Traurigkeit? Auch Traurigkeit, hast du ja gehört gerade. Ja. Schön. Jutti, Paul, willst du noch das zweite vorlesen? Kann ich auch gerne machen. Das ist jetzt, es hat einen metaphorischen und metaphysischen Sinn, aber auch einen politischen. Was sind das denn für viele Ebenen? Da bin ich gespannt. Ja, okay. Also, der Herbst der Entscheidung. Montagmorgen, 6:30. Sorgen fliegen, Sorgen schieben. Grau in Grau, Fassaden auf sterbend rot, folgt brauner Tod. Brauner Tod. Schillernd schönes Grün wird stinkend garstig gelb. Verfall bricht nun ein, Schwarz kommt herein. Wachstum, Wachstum verfällt dem Verfall und ist gleichsam Grund. Mühsam rafft sich noch zusammen, der Mensch zum Bangen, Bangen. Der Wind trägt mich hinfort, an einem Ort, am selben Ort, in einem Fort, in einem Fort. Menschen, Menschen, Menschen weigern, weigern, weigern sich gegen der Erkenntnis Stich. Blut bricht hervor aus des weisen Ohr. Höret ihr nicht die Mahnung mahnen? Voller Hohn stehen Götter dort, an einem Ort, in einem Fort, hässlich hämisch grinsend auf die Erde linsend. Lustig sterben droht, nach schwarzem Gebot, heißt Tod, Tod. Dankeschön. Paul, trägst du die auch anderen Leuten mal vor? Das hört sich ja schon nicht so an, als würdest du es zum ersten Mal machen. Habe ich auch gerade gedacht. Also ich trage die jeden, der sie hören will, vor, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht oh Gott, ungefragt. Bla bla bla bla bla. Ja, und ja, also. Also was bedeutet das konkret? Wem hast du die schon vorgetragen? Also in meinem Bekanntenkreis eigentlich sofort immer, wenn ich irgendwas gedichtet habe, wissen zumindest die engeren Bekannten, trage ich denen das ganz gerne vor und die freuen sich meistens sogar auch, da bin ich relativ stolz drauf. Und meiner Familie. Einmal habe ich was, das war eine längere Rede, die ich mal verfasst habe, in der Unimensa vorgetragen. Einfach so, in der Unimensa, hast du einfach auf den Tisch gestellt und sagst, so Freunde, jetzt Rede. So eine Art. Ich habe eigentlich relativ leise angefangen, dann wurde aber auf einmal der ganze Tisch still, weil ich das eigentlich nur auch wieder nur ein paar Leuten erzählen wollte. Dann hat sich die Stille immer weiter verbreitet, war ein total witziger Effekt. Und dann bin ich irgendwann auf den Tisch gestiegen und habe richtig laut geredet. Hui. Nicht schlecht. Wir leben noch ein Jahr zusammen. Ich merke schon. Ja. Paul. Das heißt, wir können die Sendung auch im nächsten Jahr noch nicht richtig alleine steuern. Mann. Paul, bist du schon immer Freund des Wortes gewesen? Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Also hast du schon immer, ich weiß nicht, könnt ihr ja beide mal erzählen, auch Julian, also wann habt ihr gemerkt, dass ihr das irgendwie braucht? Da habt ihr schon als Kinder gerne immer wieder den Weihnachtsmann zurückgezogen und habt gesagt, ich habe noch ein Gedicht? Oder? Du hast es fast schon erraten. Bei mir war es genauso. Ich habe genauso angefangen, Gedichte zu schreiben. Und zwar, weil wenn man ein Kind ist, sich Eltern ja immer was Selbstgemachtes wünschen. Und ich habe relativ schnell festgestellt und gemerkt, wie hässlich das ist, was ich bastle und was ich malen kann. Es war wirklich erstaunlich hässlich. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Und die fand ich wenigstens ganz nett und hab die immer verschenkt und habe dann immer zum Geburtstag und zu Weihnachten Gedichte geschrieben. Hm. Und das war all mein Training. Und bei dir, Paul? War ein bisschen anders. Ich bin erst relativ spät zum Dichten selber gekommen. Ich habe schon Kurzgeschichten und so weiter geschrieben gehabt, aber das war halt mehr so, sag ich jetzt mal, kindliches Niveau. Erst dann irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, wann war das, 10. Klasse oder so, habe ich dann ein Richard Morgenstern-Band geschenkt bekommen und den fand ich total genial und dann habe ich einfach Christian mal... Christian meinst du, Christian Morgenstern, ja sorry, nicht Richard Morgenstern. Den fand ich total genial und dann habe ich den erstmal so ein bisschen, sage ich jetzt mal, kopiert vom Stil her und irgendwann habe ich dann so selber geschrieben. Und Paul, könntest du dir auch vorstellen, auch Poetry Slammer zu werden, das mal anzugehen, sich mal auf so eine Lesebühne zu stellen? Also ich fand jetzt den Text gerade, also das, ich finde es immer irgendwie beeindruckend, wenn man so eine langen, komplexen Wortkunstwerke, sage ich jetzt mal, hinkriegt, weil bei mir werden die immer nicht so sonderlich lang, aber so vom... Das muss ja nicht, du kannst auch kurze Texte vorlesen. Es gibt sogar Leute bei Slams, die tragen einfach nur ganz viele Haikus hintereinander vor. Das sind Was diese, heißt das? Haikus sind japanische Kurzgedichte, die aus einer bestimmten Silbenanzahl bestehen, beziehungsweise im Japanischen eigentlich Moren, das ist eine andere Lauteinheit. Spricht der Literaturwissenschaftler. und die sind ganz, ganz kurz. Wie, und die machen das auf Japanisch? Nicht auf Japanisch. Nein, so. Daher kommt das. Und das muss immer die gleiche, die eine bestimmte Silbenanzahl haben. Und das sagen ja, also stell dir vor, ganz viele Kurztexte. Funktioniert auch. Ist auch eine beliebte Form. So Heinz Erhardt-mäßig. Paul, ja. Eine Frage habe ich noch. Erinnerst du dich, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast? Weil ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht habe. Ja. Gab es eine tolle Premiere in letzter Zeit in deinem Leben? Abgesehen von ein Gedicht im Radio vorgelesen. Das war sogar nicht das erste Mal. Ich habe sogar bei euch schon mal was vorgelesen. Paul, du bist ein alter Hase. Ich fasse es kaum. Wann habe ich das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht? Ist echt schwer, ne? Das war tatsächlich, fällt mir gerade dabei ein, ich habe zum ersten Mal vor... Ich glaube, 2 oder 3 Wochen ist das her, ein Schwertkampftraining mit echten Schwertern mitgemacht. What? Und nicht mit Labschwertern. Mit echten Schwertern? Ja. Krass. Wo hast du das gemacht? Auf dem Mittelaltermarkt oder? Nee, bei einem Kommilitonen von mir, der macht Buchhurt als Sportart. Was? Buchhurt. Das ist im Prinzip Schwertkampf mit echten Schwertern. Krasser Shit. Ich habe früher gefochten ganz viel, aber Degen, also gefochten, Sportfechten. Ja, hab ich früher auch. Degen, ja? Mhm, ja, also Degen hauptsächlich. Man fängt ja immer mit Florett an. Ja, das ist ich denn. Und dann später Armbrust. Nein. Armbrust? Nein, das ist Quatsch. Das wäre jetzt irgendwie... Nee, das war eher Sportfechten, nicht so historisch. Hm. Paul und Julian, ich muss euch unterbrechen, denn jetzt machen wir Nachrichten. Trennen, ne? Ja, jetzt machen wir Nachrichten. Es war so schön, Paul, mit dir. Ruf nächste Sendung wieder an und trag uns deinen neuen Text davor. Mach ich, super. Genau, Paul, immer Wann jetzt... Wann ist die nächste Sendung? Jeden Monat. Genau, jeden zweiten Donnerstag im Monat. Jeden Kannst du dir jetzt schon mal abspeichern. Exakt. Alle 4 Wochen wirst du daran erinnert. Und... dann bis bald, ja? Jo, bis bald. Mach's gut, ciao. Kurz nach 11:30. Blue Moon. Die 2 Sprechstunden. Herzlich willkommen in einer Premiere, denn es gibt einen neuen Blue Moon auf Fritz. der heute beginnt und dann an jedem zweiten Donnerstag im Monat fortgeführt wird. Und zwar ein Poetry Blue Moon, moderiert von Julian Heun, der in der Szene ein Star ist und bald auch mit Till Reiners. Das sind nämlich zwei Kumpels, die viel auf Lesebühnen stehen, die, müsst ihr mal bei YouTube gucken, 80.000 Klicks bei ihren Videos haben. Und heute dabei ist Julian. Herzlich willkommen. Hi. Zurück von der Kippe. Quark. Quark. Nein, wollte ich ja nicht sagen. Ne? Du warst ja kurz... eine CD holen. Ja. Ja, ja, und zwar für so einen Song. Für einen Song. Denn unser Thema heute ist das erste Mal, weil es mein erstes Mal hier ist in dieser Groovy-Sendung. Und es gibt so viele erste Male, erzählt uns davon. Also was auch immer das sein mag. Und jemand, der das sehr schön die ganzen ersten Male bebildert hat, ist der Rapper Dendemann mit einem schönen Track, der den wunderbaren Titel trägt, Das erste Mal. Darf man beim Poetry Slam eigentlich auch singen? Oder ist es dann singen? Man darf es zitathaft, also du darfst ein bisschen ansingen, aber die Regel ist so nicht über 50%, weil das natürlich gemein wäre, wenn jemand einfach nur wahnsinnig gut singen kann und das den Text übertüncht. Also bei Dendemann, der Text ist ja wahnsinnig schön, wenn er den so vortragen würde. Das dürfte er, weil wenn du es so betrachtest, ist es ja größtenteils Rap und Rap wird beim Slam-Regeln als Sprechgesang gesehen und das ist kein Singen. Also du darfst eigentlich Rap darfst du und der Refrain ist gesungen, das ist aber jetzt nicht so viel, also den könnte er jetzt so vortragen. Das könnte er so machen. Herzlich willkommen im Blue Moon 0331 70 97 110, ganz neuer Blue Moon, nämlich ein Poetry Blue Moon mit Julian Heun, seinerseits nämlich großer Poetry Slammer hier in Deutschland. Wir wünschen uns, dass ihr anruft und eure Texte vortragt und es muss gar nichts Großes sein, es können eure kleinen Texte sein, das erste Gedicht, was ihr geschrieben habt, das erste Rezept. Ja, oder der erste Liebesbrief, das wäre mir am liebsten. Das ist natürlich, ne? Also da müssten die Frauen jetzt die Webcam mal bei Fritz gucken, dich angucken. Ich glaube, dann kriegst du sie den einen oder anderen, ne? Dankeschön. Ja, dann. Gibt's ja eine Webcam, hat mir niemand gesagt. Ja. Ach du Scheiße. Was denkst du, wie wir uns finanzieren, ne? Was denkst du, warum du hier nackt sitzen musst? Ach so. Mensch, ja. Du bist ja Julian. Nur die Aushilfe, sonst immer als Webcam-Girl hier unterwegs. Ja, genau. Katrin, was ich alles über dich erfahre. Krass, krass, krass. Siggi. Siggi? Jo, Abend in die Runde. Hi Siggi. Ich sitze auch nackt hier. Du sitzt auch nackt hier? Oh, schön. Toll. Hervorragend, ja, klar, man sollte nur Nackt-Gedichte vortragen. Das gibt es Slammer, die nackt vortragen? Nee, aber es gibt schon, also schon das ein oder andere Mal, kannst du dir vorstellen, hat sich jemand auf der Bühne ausgezogen mit unterschiedlichsten Reaktionen darauf. Ich kann mich noch daran erinnern, habe ich die Fritz nach der Talente moderiert und da gibt es ja auch immer Wortbeiträge und Musikbeiträge. Und Strippen. Und einer, der hat gewonnen und dann interview ich ihn und gucke runter, da hat er seinen Pimmel rausgeholt. Hing da die ganze Zeit. Bestimmt. Ja. Wer besoffen und holt er seinen. Nee, das macht er auch so manchmal. Ja, das ach so, ist, ich dachte. Also der kann das, ja. Er hat auch einen sehr schönen Text, bei dem er irgendwann. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Ja, wo er irgendwann davon spricht, dass er von einer Klippe springt, sein Genital rausholt und den Propeller macht. Und das führt er dann auch manchmal, wenn er denn lustig ist, vor. Genau, den Propeller hat er nicht gemacht, aber. Ein abgefahrener Typ. Auf alle Fälle. Siggi, du hast einen Text dabei. Ja, der liegt hier schon eine Weile rum. Also sieht aus wie so ein Pergament. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich den so ganz gut vorlesen kann. Aber ja, einen Text habe ich. Hast du ihn schon mal vorgelesen? Ich habe ihn mir gerade durchgelesen und einfach mal so, als ich ihn geschrieben hatte. Das ist aber auch schon eine Weile her. Und das ist ja eigentlich, naja, ein Rezept verfasst als Text. Aha. Ein Rezept? Ja, genau so. Ich habe das einfach so gemacht, weil... Ich könnte jetzt die ganzen Rezepte vorlesen, aber ich hatte nichts zu essen da, außer Apfel, Zwiebel und sowas. Und dann habe ich das alles zusammengehauen und weil es so gut geschmeckt hat, dachte ich mir, okay, mache ich das. Suljanka heißt es, glaube ich, ne? Nee, das ist aus den Mischpalettenrezepten die erste und das ist das Yin und Yang Gemüse. gut. Krass, das ist meine Entstehungsgeschichte. So gefällt mir das. Ja, dann guten Appetit mit Siggi. Lies mal vor. Ja, okay, also, naja, du meinst ja, man könnte ja auch ein bisschen rappen, also vielleicht. Ja, viel Spaß. Jo, genau so läuft. Da wird nichts gehäuft, weil alle Farben sofort gemischt, ergibt schwarz also auch nicht. Setz den ersten Fuß nach vorn und zieh den zweiten nach. Klartext gesagt, ist das Fett heiß, sind es die Zwiebeln und der Knoblauch, die du als erstes reinschmeißt. Und lass die schön anschwitzen, aber nur kurz. Das Radieschen hinterher, weil es scharf ist und nicht so viel Geschmack hat. Und dann bekommst du es mit von Mischwald und Grau. Macht aber vielleicht auch nichts, das weiß nur der Architekt genau, der die wahre Message hier in dem Text versteckt hat. Aber weiß und, nee, warte, scheiße, es ist Bleistift. Aber weiter und Kopf hoch, du wirst nicht scheitern. Apfel und Orange hinterher. Und wenn du wissen willst, wann es fertig ist fürs Wasser, ist einfach riechen und glaub mir, dass du erkennst nicht mehr. Wasser rein, Wasser rein und ein bisschen erhitzen, würzen mit dem du willst und schon fertig. Setzen, schmecken, essen, fressen. Das war's. Dankeschön, Sigi. Auf alle Fälle habe ich gerade überlegt, mach doch mal so eine YouTube-Plattform oder so, dass man sich so Rezepte vorlesen lassen kann, wenn man kocht, ne? Dann ist es nicht so, es ist nicht so öde. Finde ich. Macht Spaß, da musst du aber oder? Ganz schön schnell sein mit dem Kochen. Ich weiß nicht, wie du da drauf bist, aber das hätte ich jetzt noch nicht fertig gehabt. Sigi, also... Naja, alles reingeschmissen, oberste Hitze und dann läuft die Sache, oder? Ist das dein einziger Text? Nee, ich habe noch ein paar mehr rumliegen, aber das sind so... Ich weiß nicht, ich will eigentlich immer einen Rap schreiben, aber das sind so drei Parts. Die, wo ich eigentlich nur ein Refrain finden würde, sozusagen. Und die sind aber alle drei unabhängig voneinander. Krass. Das ist dann, sitze ich einfach so im Park rum, da geht es in dem einen zum Beispiel, die Sonne scheint, dann kommt mir eine Kindergartengruppe entgegen und die gucken alle mit gesenktem Haupt und schmerzvollen Gesichtern und die Erzieher auch. Und ich dachte mir so, ey, die Sonne scheint, Mann, da könnt ihr doch nicht so rumlaufen. Und ja, also was mir halt im Tag auffällt. Aber ich habe auch schon lange nichts mehr geschrieben. Also. Sigi, vielen Dank für deinen Anruf. Tu die Texte mal in den Ofen und lass sie ein bisschen garen und dann rufst du mal wieder an. Tschüss. Mach ich. Und ey, ich wollte noch Danke sagen wegen dem Poetry Slam, den du gerade abgespielt hattest, weil das war einfach eine lyrische Untermalung, weil ich habe auch gerade gegessen und dann spielst du das ab und ich musste einfach abfeiern. Also. Poetry Blue Moon, die beste Untermalung zum Essen. Ihr Soundtrack für den Afternoon Snack. Ach nee, ist ja nachts. Ich freue mich. Sigi, mach's gut. Tschüss. Ciao. Du hast ja auch noch andere Texte mitgebracht. Werden wir auf alle Fälle noch reinhören, ne? Von Tobi Hoffmann zum Beispiel. Mhm. Und da hat Sigi schon was Wichtiges angesprochen, das habe ich vorhin auch überlegt. Klar, das liegt nahe, ne? Wie kommt man auf die Texte? Aber wie kommt man auf die Texte? Also sind das wirklich Alltagssituationen? Absolut, und da hat jeder auch seine eigenen Techniken zu. Also bei mir hilft es immer, wenn ich gerade unbedingt einen Text schreiben will, aber nicht weiß worüber, obwohl ich eigentlich irgendwie so eine Datenbank habe, wo ich immer irgendwie kleine Ideen reinschreibe, dann hilft eigentlich mir immer am besten, denk an das, was dich am meisten aufregt, weil da hat man dann was zu sagen, weißt du? Sonst, es gibt ja viele Themen, da könnte man drüber schreiben, aber wenn du nichts zu sagen hast, dann wird's schwer. Ja, ich habe vorhin überlegt, ich war noch bei McDonald's und habe mir dann einen Kaffee geholt und davor stand ein Mann, der sah nicht aus, als hätte er viel Kohle. Ja. Und ich kam mir danach total bescheuert vor, mit diesem riesen Kaffee für 5,80 Euro da rauszugehen. Und der hat mich gerührt. Also ich würde wahrscheinlich immer Texte darüber schreiben, was mich rührt. Ist es bei dir auch so, dass das, was, also du sprichst ja viel von Wut, ne? Ja. Dass dann das gut... Ja, wenn dann was bewegt, auch absolut. Was sehr viel problematischer ist, ist, wenn es einem einfach nur gut geht. Mhm. Und also dann, das ist wirklich oft eine unkreative Zeit. Wenn es dir einfach nur gut geht und alles ist perfekt, dann brauchst du nicht über viel nachdenken. Weißt du, dann bist du in dem Moment zufrieden und dann brauchst du gar keinen Text. Aber es muss nicht immer nur Wut sein. Es kann ja auch, Rührung ist, glaube ich, auch ein gutes Gefühl für Gedichte. Mhm. René. Ja. Hallo. Herzlich willkommen. Du rufst an aus dem Friedrichshain. Ja. Möchte dir unseren neuen Fritz-Kollegen vorstellen, Julian Heun. Hallo René. Ja. Den habe ich schon mal gesehen. Ja? Ja, ich war schon mal bei der Lesebühne Spree vom Weizen. Ah, siehst du, dann kennst du auch Frank, ne? Den wir vorgespielt haben. Ach, toll. Ja, ja. Und Phil Reiner Wolf Vogelkamp. Alles gute Leute, definitiv. Bist du, wie lange gehst du da schon hin? Also. Oh, mein erster Poetry Slam war der Kreuzberg Slam. Da, glaube ich, habe ich auch Julian gesehen. Mit Freaky Zität damit. Oh, das ist schon ein bisschen her. Der ist schon ein bisschen her, ja. Aber richtig guter Text. Dankeschön. Definitiv. Ja, eigentlich rufe ich ja wegen dem anderen Thema an. Das erste Mal. Oh ja, schieß los. Ja, genau. Ja, für alle, die jetzt erst einschalten, wir haben heute zwei Themen. Ihr könnt zum einen eure Texte vorstellen, vorlesen, vorrappen, singen, weinen, tanzen unter der 0331 70 97 110. Aber wir haben auch noch ein anderes Thema, und zwar das erste Mal, weil Julian hat zum ersten Mal heute seine Sendung hier bei Fritz moderiert. Ja, und zwar in jeglichen Facetten. Also was ist denn bei dir das erste Mal, worüber du erzählen willst? Also bei mir, okay, das erste Mal ist, ich rufe gerade an beim Radio. Wirklich? Ja. Das erste Mal? Ja, wirklich. Schön. Aber was ich viel witziger finde, ein Freund von mir, der hat so eine Social Media, es nennt sich Firsty.net, also Firsty.net, und da geht immer geht's nur darum, um das erste Mal. Also im Prinzip, was habe ich schon immer mal gewollt, was wollte ich schon immer mal erleben, habe es mich aber bis jetzt noch nicht getraut und will es zum ersten Mal machen. Und es kann ganz kleine Sachen sein, so was weiß ich, jemand einfach mal eine nette Nachricht am Auto hinterlassen, so, ja, mhm, ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. Oder halt größere Sachen, die organisiert werden, wie bald steht halt so Fallschirmspringen an. Wer hat Bock, mit was weiß ich, ganz vielen Gleichgesinnten das erste Mal Fallschirmspringen zu machen. Ah, oh, das ist ja schön, eine Plattform der Tatenkraft, cool. Genau, und hast du da auch schon mal was gepostet oder was mitgemacht, oder? Also ich habe schon ein paar Sachen mitgemacht. Witzig war, wir haben frühes Jahr auch im Friedrichshain so im Schnee Beachvolleyball gespielt. Hui. Oder wir haben im Schnee gegrillt, war auch ganz witzig. denn gibt es halt auch so eine lustige Aktion wie in der Ringbahn, einfach eine Runde Sport machen. Wie kommt man darauf? Also ich verstehe, wieso man im Schnee grillt, aber warum macht man Sport in der Ringbahn? Ja, weil es da so tolle Klimmzugstangen gibt, oder was? Ja, man macht einfach irgendwas Verrücktes zusammen und irgendwie, also leider konnte ich selber nicht dabei sein, aber die Bilder waren auf jeden Fall sehr beeindruckend und sah auch sehr, sehr witzig aus. Aber es geht halt um irgendwelche wirklich verrückten Ideen, die man halt zusammen macht und wo man halt andere Leute mit kennenlernt, also über diese Plattform halt, und ja, man tauscht sich halt aus und irgendwann macht man halt irgendwelche Sachen, die man sich halt irgendwie lange schon ausgedacht hat, da hat man sich aber nicht getraut hat mit Leuten, die halt ähnlich denken. Ja. Der Ringbahn ist auch so ein Zoo des Ausprobierens hier, ne? Ja. Was da alles passiert. Ringbahnsaufen. Neulich habe ich Fotos gesehen von Leuten, die da so einen Tisch aufgebaut haben, dann so ein Dinner gemacht haben in der Ringbahn. Verrückter Ort. Ja. Mensch. Ja, oder irgendwie die Philharmoniker, die da drin mal gespielt haben, glaube ich. Oder irgendwie war das doch. Ja, echt verrückte Sachen. Definitiv. Könntet ihr mal einen Poetry Slam drin abhalten, ne? Ja. Nein. Jeder hat nur eine Station Zeit. Du bist also kein Schreiberling, also du schreibst nie? Nee, ich schreibe gar nichts. Gar nichts, kein Tagebuch, nee, kein Brief, keine Karte? Naja, also Karten, ja, Postkarten, aber... Dann aber auch nur mit so mickrigen Sätzen wie schöne Grüße aus der Türkei, sendet euer René. Ja, so ungefähr. Also ich probiere schon ein bisschen persönlicher zu sein und nicht den allgemeinen hier schönes Wetter und tolles Essen oder so. Mhm. Und das, was ich wirklich gerade in dem Moment denke, aber jetzt nicht besonders ausgefallen oder so. Ich höre mir die Texte lieber selber an. René, auf alle Fälle hat Julian noch Texte dabei. Julian, du kannst bestimmen. Wollen wir jetzt, du hast Musik dabei, Madonna. Oder möchtest du einen Text haben? Du bist der Bestimmer. Ich glaube, ich würde gerne einen vorspielen, noch einen Text, ja. Ja, gerne. Und zwar von Tobi Hoffmann, Ich wache auf und wundere mich, heißt der. Tobias Hoffmann ist auch ein ganz toller Slammer aus dem fernen Ravensburg. Und das, was er jetzt so macht, ist teilweise mit musikalischer Untermalung. Das dürfte man auf einem Slam selber nicht vorführen. Aber zum Beispiel als Special Guest sieht man den da oft. Und das erste Mal ist ja auch ein bisschen, wenn man morgens aufwacht, weil jeder Tag ist ja eine neue Chance. Oh Gott, ja, das ist auch schlimm eigentlich. Ja, je lebe jeden Tag, als wäre es dein erster. Ja. Oh wei, oh wei. Nein, aufwachen ist eben auch ein erstes Mal und dazu diesen schönen Text, ich wache auf und wundere mich. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und wollte ihn einfach mit den Zuhörern teilen. René, einen schönen Abend dir noch, ja? Tschüss, René. Ja, euch auch. Mach's gut, tschüss. Ciao. Ich wache auf und wundere mich. Ich wundere mich immer wieder. Wir sprechen nicht, wir haben die Wörter vergessen. Geburtsschmerzen ausgemerzt, die Anklagen zu den Akten gelegt. Langsam legt sich alles wieder, der Schleier wie im Sprichwort. Die Handlungen Sätze mechanisch wie von einem Tonband abgespielt. Dieselben Handgriffe wie im Schlaf nach einem verlorenen Schuh suchen. Ich wache auf und wundere mich, eine Gestalt nah wie ein Schatten, solche Träume vergesse ich nicht, die schwarzen Blöcke, Wolkenmassen über einem fiebernden Kopf, einem kleinen Körper im Kinderbett, wache ich auf, steche in die Kissen, wühle mich in die Federn, ich schlafe ein und wundere mich. Ich frage mich immer wieder, woher ich das alles kenne, die dahergesagten Worte, und die Luft schlägt Blasen bei jeder weiteren Lüge. Woher ich das alles kenne, die Komödianten mit festgenähtem Lächeln, den kulturellen Müll für Millionen von Nullen in den Statistiken der Buchhalter. Wir halten uns die Bäuche, entspannen uns zu Tode, arbeiten uns blind, taub, stumpf und in den Boden. Woher ich das alles kenne, diesen Muff von Festtagsstimmung, immer wieder beten, büßen, bücken, beten, büßen, bücken, beten, büßen, bücken. Ich höre schon Fanfaren und irgendwo wetzen sie wieder Messer, treiben Gesichtslose durch die Gassen. Es sind dies die letzten Tage eines langen Sommers, und Schweigen legt sich über die Sprechanlagen, nur noch Summen von Mikrofonen, jetzt können sie uns hören. Woher wir das alles kennen, aus der Grundschule, dem Fernsehen, den Klatschspalten, den Kindergeschichten zum Einschlafen, und Mutter kräuselt dein Haar, gelangweilt warst du schon mit 6. Woher ich das alles kenne, das nimmermüde Gerede der Greise, die Blindgänger der Erinnerungsindustrie, Spätzünder springen aus der Vergangenheit, Sprengsätze um die Hüften geschnallt, ihrer Zündung entgegenzitternd. Im Himmel sitzen sie auf rosa Wolken und besteigen Jungfrauen. Es gab zu viele Tote, hätte Clint Eastwood gesagt, einen aufgerauchten Zigarillo in die Trümmerlandschaft gespickt. Aber manchmal sind es keine Filme. Woher ich das alles kenne, die zugepflasterten Wege, die Hirne hinter Glas, Ärzte über Brutkisten nachdenklich sich Notizen machend, über Symptome scherzend. Es gab zu viele Tote, zu viele Verletzte, Wunden brannten sie aus, amputierten Augen und Zungen, verpflanzten Herzen, hämmerten das Leben zurück in Brüste. Ich wache auf und wundere mich. Ich wundere mich immer wieder. Hier nur Enthauptungen, Steiniger, den Seinen gibt's der Herr scharf. Brot und Spiele, großer Sport, du zeigst mir die Stelle im Koran. Nur einer sage, Gott sei abgehakt, dem hacke man beide Hände ab, schände seine Frau und brenne sein Haus nieder. Ich bekenne, ich glaube nicht, dass der Islam eine von fanatischen Idioten und Fundamentalisten beherrschte Religion ist. Und man sollte jeden enthaupten und häuten, der behauptet, der Islam sei gewalttätig. Wo sind die Illusionen, die ewig guten Endzeit-Utopien? Nur Bahnhöfe heißen noch Paradies. Ideen lässt du dir patentieren, Namen trägst du als Warenzeichen ein. Du stehst auf dem Marktplatz, winkst mit deiner abgezogenen Haut der Ehrlichen, sinnierst über die eingebrochenen Preise. Du wachst auf und wunderst dich, denn du bist aus Fleisch und Blut. Ich wache auf und wundere mich, ich wundere mich immer wieder. Nur erwachsen wurden wir vielleicht, so frei wir noch sind, springen von Stein zu Stein. Es gab ein paar Tote, sagen die Feldherren, nennen Zahlen, breiten Karten aus, studieren die Geografie unserer Seele. Wir stehen auf den Hügeln, grapschen gierig nach den hellsten Sternen und stopfen uns die Taschen voll. Ich wache auf und wundere mich, ich wundere mich immer wieder. Wir kennen das alles aus Träumen. Wir sind 10.000 Jahre alt, wir sind doch noch so jung. Wir haben eine Vision, eine Seele, ein Herz und einen Geist. Und sie haben die Uhren und wir haben die Zeit. Sie haben die Uhren und wir haben die Zeit. Sie haben die Uhren, aber wir haben die Zeit. Ich wache auf und wundere mich. Von Tobi Hoffmann aus Ravensburg. Die CD heißt Hunger und ist sehr gut. Ey, es ist so verrückt, wenn man das zum ersten Mal hört. Da war es bei mir jetzt so ein Aha-Moment, dass ich dachte, ach, es gibt doch noch Kultur. das ist doch der schönste Effekt, den man haben kann. Es ist so schön. Also auf der anderen Seite werde ich ganz wütend, weil wenn ich so daran denke, was so sonst stattfindet in den Medien und was man so sieht und was sich die Leute so angucken, dann höre ich das und denke, das gibt's auch noch. Oh, es ist schön. Das muss eine kleine Parallelwelt sein, aber es ist toll, dass sie da ist. Ja. Mehr Tobi Hoffmann für alle, kann man nur sagen. Ich habe ein bisschen das Gefühl bei ihm, weil er so eine schöne Stimme hat, der könnte mir alles erzählen. Ja, ne? Da kann er wirklich alles erzählen. Aber was er da erzählt hat, ist Wahnsinn. Absolut, absolut. Sehr, sehr schön. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Ihr seid live dabei beim allerersten Mal Poetry Blue Moon hier auf Fritz mit Julian Heun, der heute noch ein bisschen von mir unterstützt wird. Mhm. Bald ist aber dein Kollege und Freund dabei, Till Reiners, der heute leider mit Mandelentzündung zu Hause liegt. Armer Till. Armer Till, liebe Grüße an dich. Ihr seid beides Poetry Slammer und werdet in Zukunft hier ein Poetry Blue Moon machen, jeden zweiten Donnerstag im Monat. Heute beginnen wir so uns so ein bisschen seicht da rein. Ihr könnt unter der 0331 70 97 110 anrufen und eure Texte diversester Art vorlesen. Wir nehmen alles. Ihr könnt selbstgeschriebene Gedichte, Songs, Liebesbriefe möchte ja Julian immer noch. Ich, ne? Liebesbriefe, auf jeden Fall. Lest Liebesbriefe vor. Es gibt keine Liebesbriefe mehr, glaube ich. Doch. Meinst du? Doch, aber nur zu wenig. Und deswegen müssen wir die hier vorlesen, damit alle auch einen bekommen auf eine Art. Oh. Das stimmt. Darf es auch ein Liebesbrief per E-Mail sein oder zählt es nicht? Das ist jetzt nicht so cool für den Empfänger, aber fürs Radio ist ja egal. Man kann erzähl ja so einfach, rascheln du, einfach. Erzähl einfach, du hast ihn von einem Boten auf Pergament Papier überbracht bekommen und letztendlich war es ein Twitter-Liebesbrief. Lest uns eure Texte vor. Twitter ist auch eigentlich was man, finde ich. Ist auch eine eigene Kunstform, ja. Könnt ihr auch, ne, eure Twitter-Kommentare vorlesen, wenn ihr sonst zu wenig Follower habt. Herzlich willkommen. 0331 70 97 110, also angelehnt an Poetry Slam. Alle eure Texte dürft ihr heute vorstellen. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Aber zum anderen geht es auch ums erste Mal. Ja, weil es mehr mein erstes Mal im Radio ist. Erzählt uns von euren ersten Malen, die ihr alle erlebt habt in den letzten Jahren. Das erste Mal auf einer Zaubererhochschule. Das erste Mal durch einen Faustschlag einen Zug zum Entgleisen gebracht. Was auch immer ihr in eurem Leben erlebt zum ersten Mal. Erzählt uns davon. Wir sind gespannt. Kannst du kraulen? Kraulen? Hm. Ich kann eine Bewegung, die so ähnlich aussieht, aber sie ist nicht sehr schnell und sie lässt mich auch nicht sehr schnell fortbewegen im Wasser. Was ist das für eine Frage? Kannst du kraulen? Hast du dir notiert für Notfragen, wenn Julian wieder zu viel Scheiße redet, kannst du kraulen? Nee, ich habe gerade überlegt, ich würde gerne mal beim Triathlon mitmachen, zum ersten Mal. Wow. Ja, das hört sich wahnsinnig toll an. Das Ding ist, ich kann aber noch nichts davon. Doch, ich kann laufen und ja, ich kann Fahrrad fahren. Ich habe aber auch nicht Rennrad fahren. Vor so schnell schwimmen, da kommt man so außer Atem, das macht keinen Spaß. Ich habe Angst davor, dass ich so ein Riesenkreuz bekomme und dass es dann unweiblich aussieht. Aber ich glaube, das kriegt man nicht so schnell, ne? Nee, nicht so schnell. Da kannst du schon ein bisschen Triathlon machen. Ja, und jetzt denke ich nämlich, ich möchte kraulen lernen und müsste dann zum allerersten Mal zu einem Schwimmlehrer als Erwachsene gehen. Und mir Kraulen beibringen. Dann habe ich auch schon welche angeschrieben. Und du bringst bitte auch all deine Schwimmabzeichen mit, Katrin. Ich habe so ein Ostseepferd. Ein Ostseepferd? Ja. Also ein Ostig? Ja. Ost-DDR-Seepferd. Krass, also mit den Voraussetzungen, denke ich, wirst du auf jeden Fall sehr weit kommen beim Triathlon. Ja, ja. 0331 70 97 110, euer erstes Mal. Was habt ihr zum allerersten Mal gerade gemacht? Ne? Also man macht ja immer wieder glücklicherweise Dinge zum ersten Mal. Was fällt euch da ein? Was wollt ihr mal machen, damit es euer erstes Mal ist? Und gerne könnt ihr auch zum ersten Mal etwas vorlesen. Im Radio. Im Radio. Live. Und mit uns darüber reden. Hast du schon mal im Radio einen Text live vorgetragen von dir? Ja, schon öfter mal. Aha, der feine Herr, nicht? Nee. Das ist nicht mein erstes Mal. Ich trage ständig Texte im Radio vor. Frag doch nicht sowas. Ich dachte, es wäre vielleicht dein erstes Mal. Ich dachte auch, es wäre dein erstes Mal im Radio. Nein, das ist nicht. Also Julian, wir machen jetzt Musik. Geil. Ja? Und zwar, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ein funky Song, gerade frisch rausgekommen für die jungen Kids von Radio Fritz. Es ist Like a Virgin von Madonna. Neue Musik spielen wir zuerst. Yeah. Gerade frisch in den Charts, falls ihr in den 80ern eingeschlafen und jetzt gerade wieder aufgewacht seid. Herzlich willkommen beim Poetry Blue Moon mit frischer Musik und frischen Texten. Wir haben gerade jemanden in der Leitung und zwar Bastian, 29 aus Treptow. Hallo Bastian. Guten Abend. Hi, na? Hi. Wie ist es? Willst du uns was vorlesen oder über das erste Mal reden? Eher was vorlesen. Eher was vorlesen, ja? Was ja, hast du denn geschrieben? Ich hatte gedacht, dass so eine Poetry Slam Bühne ist ja ein sehr hartes Pflaster und das Radio ist ja ein geschützterer Bereich, zumindest wenn man ein bisschen, ne? Du musst die wütenden oder gelangweilten Gesichter nicht sehen, falls es nicht ankommt. Aber falls es wahnsinnig toll ankommt, hast du nur Katrins und meinen Applaus und mehr nicht. Und da könnten 100 Leute jubeln oder 200 oder 300. Bastian, ne? Ja, für den Anfang reichen mir auch zwei. Zwei, okay. Wir sind ja auch ganz nett. Was hast du geschrieben? Was ist das? Ich schreibe unterschiedliches, beziehungsweise ich habe geschrieben, jetzt leider lange nicht mehr, das sind immer so Phasen. Mhm. Kleinere Gedanken, die sich dann in so Textformen einbetten oder halt auch einen etwas längeren Text ich glaube, stilistisch angelehnt so ein bisschen an Gotti Gottschild. Aha. Weil der ist ein großartiger, ich weiß nicht, Poetry Slammer oder Geschichtenschreiber, der hat eine Wahnsinnsfantasie und erzählt immer den größten Mist und es ist sehr witzig. Großes Vorbild. Also habe ich das richtig verstanden? Du hast einmal deinen an Gotti angelehnten Text und dann noch wie viele andere Stücke? Kurze? 2, 3, 4 kleine. 2, 3, 4? Sachen. Dann liest du erstmal zwei kleine vor. Zwei kleine. Ja, magst du? Das eine kleine ist auch ein kleines bisschen längeres. Fang doch damit einfach mal an. Moment, also ein ganz kleines, das sind so Sachen, die mir dann in der S-Bahn, wenn ich Menschen sehe, einfallen oder sowas. Was er wohl denkt, Arme hinter dem Rücken verschränkt, den Kopf Richtung Boden gesenkt, Schritte automatisch gelenkt, kein Zeichen, das er erkennt. Wieder ein Tag Trauer, wieder ein Tag sauer, was er wohl denkt. Warte, ich klatsche. Ist aber auch so ein bisschen, fällt mir auf, weil du so erfahren bist und so gut, ja, ne? Dann denkt man immer, man trägt es ja zu seinem Lehrer vor. Man wartet immer auch richtig auf deine Beurteilung. Sehr gut, Bastian. Ja. Du gibst es mir nochmal, ich schaue nochmal auf die Rechtschreibung, aber wenn da das steht so da immer, er hat sich bemüht, ne? Er hat sich bemüht, ist jetzt aber kein gutes Urteil. Ja, ich bin ein ganz netter Lehrer. Okay. Lies aber noch eins vor, wenn du magst. Eher was Humoristisches vielleicht. Okay. Probier dich aus, mach was du willst. Wieder also, Menschenbeobachtung. Lies am besten das Beste vor. Das ist immer ein ganz gutes Auswahlkriterium. Das Beste. Ja. Das ist schwer. Das ist schwer, weil sie alle die Besten sind. Ich hätte eins, was aus einer Zeit stammt, in der ich sehr viel in Clubs rumgerannt bin. Aha. Das klingt nach einer Zeit, in der man keine guten Texte schreibt. Naja, schon, weil das ist auch alles an Grenzerfahrungen. Ja, das stimmt. Berührt und daraus entstehen ja oft gute Texte. Das stimmt. Es ist ein bisschen abgehakt. Ich weiß nicht, ob man das Poesie nennen kann. Es heißt P, Party, Nomade, Particular, Nervous. Mhm. Geschwindigkeit, schnell, schneller, Leben und Stopper, Wahnsinn. Keine Pause, Wahnsinn. Hoffnung, Spaß. Jetzt geht mein Rechner gerade aus, scheiße. Passt ja. Okay. Hoffnung, Spaß, Exzess, Randerfahrung, Neues, Altes, gemischt, wieder alt, wieder neu, unglaublich. Surreal, Traum und Echtes, ein Kessel, brodelt, lodert, Feuerenergie, brennt ständig, kein Burnout, kein Ende, weiter. Weiter, weiter, weil es zerrt, Nerven am Ende, nicht geh oder entnervt, nervös, müde, todmüde, aber wach, feiern, wenn es geht. Es geht immer, auch wenn man kaum noch laufen kann. Kommunikation, Neues, Menschen. Sind sie mir egal? Sind sie mir wichtig? Ich kenne sie nicht. Sie lernen mich kennen. Wenn ich nicht ich bin, verstrahlt, bis zum Ende, erstaunlich, sehe ich sie wieder in anderem Status. Ich mag sie immer noch. Neue Freunde. Andere, never seen again. If I care, not at all. Club, dunkel, Licht flackert, Menschen flackern, suchen, Kontakte, Drogen, Bar, Toiletten. Another floor, Irrwege, Glühwürmchen im Kopf, befehlen mir zu bleiben. Sie leuchten durch meine Augen, hell, heller, schneller. Speed ohne Bus, Schneetreiben im Sommer, Klick, Licht aus. Couch, aufwachen, where the fuck am I? Tanzen, weiter, schnell, nichts verpassen. Nach Hause, völlig am Ende, unmotiviert, assoziativ überreizt. Sehe Dinge, die sonst nicht sind, werde ich wahnsinnig? Nein. Nur zerfeiert, nicht zerbrochen. Schlafen, kochen, leben, essen. Aufwachen, vornehmen, nächstes Mal softer. Dabei weiß ich, es wird nur noch größer, universeller, filmiger, schneller, Wahnsinn. Das ist das Rezept zum Zerfeiern der Nacht. Immer schneller, als der Organismus es zulässt. Love it and hate it. Dankeschön. Heute klatscht Julian noch bei jedem. Ja, es wird aber irgendwann auch so sein, dass du sagst, es reicht. Ja, ach, bestimmt, aber ich finde erstmal für den Mut, dass Leute sich trauen vorzutragen, klatsche ich auf jeden Fall bei jedem. Ich denke auch, dass die Gefühle, die Bastian da gerade beschrieben hat, einige in Berlin sicherlich kennen werden. Und vielleicht sind die Verben zwischen den Stichworten, die Bastian da fallen gelassen hat, auch irgendwo einfach im Berghain geblieben. Ja, es ist so ein kleines bisschen die Form gewählt, weil der Inhalt einfach ähnlich ist. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und also das ist natürlich immer die große Kunst, wenn Form und Inhalt im Einklang schwingen. Hm. Bastian, vielen Dank, ja? Danke, ich habe 200 Puls, aber war nett. Schön. Schön, dass du dich getraut hast. Na dann, viel Spaß noch und gute Vorleser. Dankeschön, tschüss. Bis bald. Danke, tschüss. Patrick. Jo. Hi, Patrick. Oder zum Patrick. Zum Thema 200 Puls, da ist gleich der nächste. Ne? Hast auch 200 Puls. Bist du aufgeregt? Ja, natürlich. Also das heißt, gerade wenn man so persönliche Sachen wie Texte von sich selbst vorliest und dann man ist ja einem großen Publikum ausgesetzt und auch einer gewissen Kritik, ist schon komisch, ne? Umso erstaunlicher, dass so viele Fritzhörer den Mut haben. Das echt? Ist ganz toll. Ich dachte auch, es ruft keiner an. Ich dachte, kein Schwein traut sich, Texte vorzulesen, vor allem wenn man dann irgendwie auch echt sehr gute Textbeispiele vorher abspielt. Ich hätte mich nicht getraut. Patrick. Ja, keine Ahnung. Ja. Was hast du denn für einen Text mitgebracht? Keine Ahnung, ich habe mehrere und ich wusste jetzt nicht, ob mehr so in Gedichtform oder ich habe halt auch was du willst. Aber Julian hat schon von das richtige Stichwort gegeben, den besten. Einfach ja, den heute, besten, natürlich, das ist natürlich am coolsten für uns. Den du mein wirklich besten, am besten auch findest. Mein persönlicher, weil er halt ziemlich zu einer beschissenen Zeit, zu meinem ersten Burnout entstanden ist. Aha. Und das, ich glaube, war ja auch das erste Mal, ne? Ja. Also passt auch ganz gut zum Thema. Das passt ja sogar zum Thema. Das hätte ich mir im Leben nicht geträumt, dass Leute anrufen, die Texte vorlesen, die auch noch zum Thema passen. Wow. Ja, verrückt, wa? Ich dachte, Katrin, ich dachte, es rufen nur Leute an, die nur pöbeln. Was? Ja. Dafür bin ich doch zuständig. Aber mein letzten Blue Moon, den ich gehört habe, ist auch schon Ewigkeiten her. Und da haben die Leute gepöbelt? Ja, ich habe früher immer, mit Kuttner habe ich immer gehört, da wurde schon ab und zu mal gepöbelt. Ja, das stimmt. Das war aber auch schön. Vielleicht, wenn Leute schön pöbeln, dann freue ich mich auch. Vielleicht pöbelt ja noch jemand schön. Ja. Aber erstmal wollen wir Text hören, Patrick. Lies doch einfach den persönlichsten von dem Burnout-Zeit vor. Alles klar. Er nennt sich der General. Schweigt, schweigt, seid endlich leise, befahl er ihnen und wusste zugleich, dass sie seinen Befehl missachten würden. Ich habe gesagt, ihr sollt schweigen. Doch er sagte es nicht und sie hörten es nicht. Er hätte es nicht sagen können, denn sie hätten ihn nicht verstanden. Und doch schrie er sie an. Immer und immer wieder. Er war ihr General, ihr oberster Befehlshaber. Nur er konnte ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Oder umgekehrt. Er war ihr bester Freund, denn nur er kannte sie auf diese Art und Weise. Es sei denn, einer von ihnen flüchtete sich einmal unzensiert an die Öffentlichkeit. Doch für ihn waren sie seine schlimmsten Feinde, verunsicherten und verwirrten ihn, redeten ihm Dinge ein, die nicht sein durften, und Dinge aus, die nicht zu tun unmöglich war. Bitte seid endlich leise, flehte er und hörte sie lachen und immer lauter werden. Sie rebellierten, die doch eigentlich seine treuesten Diener hätten sein sollen, die Rebellion des Wahnsinns. Wie oft hatte er diesen Wahnsinn geliebt? Dafür, dass sie zu ihm kamen, wenn er sie rief, dafür, dass sie Welt für ihn formten und ihn aus der Trostlosigkeit dieser Welt entführten. Und wie sehr hasste er sie jetzt, dafür, dass sie Katz und Maus mit ihm spielten, ihn verunsicherten und verwirrten, ihm Dinge einredeten, die nicht sein durften, und Dinge aus, die nicht zu tun unmöglich war. Da nahm er sie alle auf einmal, flüsterte ihnen zu, dass es jetzt an der Zeit sei, Lebewohl zu sagen. Und dann, das erste Mal seit langem, redeten sie mit ihm wie früher, zu ihren guten Zeiten. Doch jetzt wollte er nicht mehr zuhören. Er trat in den herbstbraunen Hof des Gartens. Schweiß rannte über seine Stirn und lächelnd flüsterte er ein leises Lebewohl in den Wind. Dann schwiegen sie alle. Jo. Dankeschön, Patrick. Ich klatsche wieder. Ich weiß nicht, halt, ob Text zum Klatschen ist, ne? Für alle Texte wird geklatscht, na klar. Okay. Ich bin ein bisschen natürlich beschäftigt, meine Aufregung zu bekämpfen. Die Figur des Generals, die Generalmetapher, kannst du uns die ein bisschen erklären? Ich bin nicht ganz drauf gekommen, was das genau. Naja. Alles, seine Untertänen und was er halt befohlen hat, waren halt seine Gedanken. Mhm. Und gerade in dieser Zeit des Burnouts war halt einfach dieses Gedankenspiel und Gedankenwirrwarr, dass man halt einfach Gedanken hat, so, was machst du jetzt, was sollst du machen, wie soll es weitergehen, und die erstmal zu kontrollieren oder halt auch gerade so mit Wörter finden. Ja. So früher, man konnte sich halt mit seinen Gedanken so super anfreunden und hat halt aus diesen Gedanken super gute Texte geschaffen. Und dann halt irgendwann gehen die Lichter aus und dann geht alles kreuz und quer da oben im Oberstübchen. Ja, und hast du dir so einen General im Kopf gewünscht oder hattest du so einen General im Kopf, der auch... Nee, ich glaube, ich war dieser General und ich hatte einfach so dieses Kommando über meine Gedanken, über meine Untertanen und über das, was mir gehorchen sollte, einfach gänzlich verloren. Ja. Ich glaube, deswegen habe ich mich in diesem Augenblick als dieser General gesehen, der halt einfach die Kontrolle über seine Armee oder sein Gefolge verloren hat. Aha. Siehst du, jetzt bin ich auch viel, viel mehr da, wo du den Text geschrieben hast. Jetzt verstehe ich den mehr. Und gab es bei dir, Patrick, da auch die heilende Wirkung beim Schreiben oder danach? Ja, Schreiben hat mir immer geholfen. Schon seit Schulzeiten immer irgendwie, wie du vorhin schon sagtest, man schreibt nicht, wenn man glücklich ist. Man schreibt halt wirklich nur, wenn es einem beschissen geht, ne? Und da versucht man zu erklären, was ist da das Heilsame, dass man darüber das dann doch reflektiert oder was? Ich glaube, nee. Meiner Meinung nach sind das zwei Sachen. Einmal, dass man es eben darüber reflektiert und dass man sich wirklich damit auseinandersetzt. Und andererseits wirst du, das ist eigentlich meine Hauptmotivation beim Schreiben, wenn du der Welt irgendwie nicht so richtig Herr wirst, wenn du nicht alles ganz einordnen kannst, nicht alles ganz verstehen kannst, dann kannst du die Sachen in ein Gedicht packen und darin hat alles seine genaue Bestimmung. Du weißt, kannst all die Elemente aus deinem Leben in dem Gedicht und in der Logik des Gedichtes genau ordnen und dadurch hast du vielleicht ein bisschen mehr Macht darüber und kannst da vielleicht auch eine Welt erschaffen, die mehr Sinn macht, wenn sie mal nicht so viel Sinn macht gerade. Ja, so genau, ist es auch. Und vor allen Dingen, man traut sich, glaube ich, auch in Texten auf diese poetische Art einfach viel, viel ehrlicher zu sein, mit sich selbst auch. Das stimmt. Also man geht mit sich in eine Art Gericht, aber halt in so eine Art Gericht, die man halt in dieser lyrischen Form verpacken kann und die man halt vielleicht auf diese andere poetische Welt projizieren kann, wo es dann einfach auch leichter ist, mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Sehe ich auch so. Ganz genau. Patrick, vielen Dank. Voll und schreib weiter. Mir gerade geht's mute, deswegen. Oh nein! Dann lass. Dann hör uns weiter zu, die anderen schreiben ja genug. Tschüss. Alles klar. Mach's gut. Schönen Abend euch noch, ciao. 0331 ist die Vorwahl für Potsdam. 70 97 110 ist die Nummer hier in den Blue Moon. Ihr seid weiter herzlich eingeladen. Und Julian, du darfst die erste Frau in unserer Sendung begrüßen. Hallo. Madeleine. Hallo Madeleine. Hi. 21 Jahre jung aus Köpenick. Julian, ist es so, dass weniger Frauen tatsächlich beim Poetry Slam dabei sind? Leider ja. Das ist ein bisschen komisch, weil ich eigentlich glaube, dass tendenziell mehr Frauen schreiben als Männer. Also das ist meine Vermutung, man weiß es ja nicht. Aber ich glaube, dieses sich auf der Bühne zu produzieren, das ist mehr so ein Männerding. Und ein kleiner interessanter Fakt ist auch, dass in der U20-Szene bei den jungen Slammern ist das noch gleich viel, wenn nicht mehr Frauen. Also da sind noch richtig, richtig viele Frauen und irgendwann verläuft sich das. Ich kann das auch nicht genau erklären, aber es ist sehr faszinierend. Aber dafür haben wir ja Madeleine da. Hast du auch was Geschriebenes mitgebracht? Ja, ich habe mit meiner Freundin zusammen, als wir 13 waren, ein Buch geschrieben und zwar sollten wir irgendwas machen, um zu beweisen, dass wir erwachsen sind zur Jugendweihe. Und wir haben beschlossen, ein Buch zu schreiben, welches dann letztendlich 100 Seiten doch fast. Und dann liest du uns das einfach vor und ich komme zum nächsten Blue Moon wieder und verabschiede mich dann. Nein, ich würde nur gerne die erste Seite vorlesen. Mhm. Und sagst du uns was über das Buch, damit wir es besser einordnen können? Worum geht's? Was? Klar, es ist also mehr so eine Kindergeschichte, weil wir waren ja noch ziemlich jung und es ist eigentlich total witzig und hat sehr viele Wendungen und ist manchmal auch ein bisschen aus dem Kontext, aber... Na, ein Selbstbewusstsein fehlt dir nicht, ne? Ich wollte gerade sagen. Total witzig, auch sehr gut geschrieben, auch richtig qualitätvoll und hochkarätig. Madeleine, ja, ich glaube, wir hören einfach mal rein. Die erste Seite von einem Text, der sehr witzig ist und den du mit 13 krass geschrieben hast. Okay. Der goldene Armreif. Die Sonne beleuchtete mit ihrer letzten Kraft den schon halb verfallenen Tempel. Der Wald um ihn herum streckte bereits seine gierigen Finger nach ihm aus, um ihn zu verschlingen. Auf den Stufen des Tempels saß ein Mädchen mit feuerrotem Haar, das gerade mal 14 Sommer zählte. Als sie herzergreifend schluchzte, ergoss sich ein weiterer Tränenschwall über ihre ohnehin schon durchnässten Wangen. Ihre grünen Augen blickten voller Verzweiflung zu dem Wächter des Tempels, einem gewaltigen, roten, geflügelten Löwen auf. Als sie sich vor einiger Zeit mit ihrer Meisterin gestritten hatte, irrte sie ziellos durch den Wald, bis sie plötzlich diesen Tempel entdeckte. Seitdem verbrachte sie hier ihre traurigsten Stunden. Lea, ihre Meisterin, hatte sie als einzige Schülerin auserwählt, ihre Nachfolgerin zu werden. Sie strengte sich sehr an, doch ihre Arbeit war hart und Lea so gut wie nie zufrieden. Doch wegen dringender Geschäfte in Transsilvanien mit Dracula, der eigentlich ein guter Freund von ihr war, doch nie seine Zähne aus den Hälsen anderer Leute halten konnte, musste Lea zu ihm fliegen, um ihm klarzumachen, dass auch er sich an das Vampirgesetz, nur Tiere anzuknabbern, zu halten hatte. Aus diesem Grund vertraute sie Selima ihren magischen goldenen Armreif an. Leider war Selima etwas zu sorglos damit umgegangen, sodass dieser über Nacht von finsteren Schattendämonen gestohlen wurde. Schattendämonen waren diese Art von Dämonen, die keine feste Gestalt besaßen und zwischen den Welten wandelten. Ihre Meisterin hatte ihr eingeschärft, dass dieser Armreif unvorstellbaren Wert hätte und mit nichts auf der Welt zu bezahlen wäre. Selima schluchzte erneut, als sich auf einmal die Statue zu regen schien. Sie rieb sich verwundert die Tränen aus den Augen, da passierte es. Mit einem Geräusch, als würde Stein splittern, reckte und streckte sich der Löwe gähnend. Einen Moment blieb sie wie versteinert sitzen. Dann schrie sie auf und sprang hinter die nächste Säule. Mit einer tiefen, samtigen Stimme sprach der feuerrote Löwe. Ich bin Feuerschwinge, der Wächter des Tempels. Ich möchte dir helfen. Bitte habe keine Angst vor mir. Ich kann Gedanken lesen, fügte er mit stolz geschwellter Brust hinzu. Langsam aber sicher traute sie sich hinter ihrer Säule hervor. Ich bin nicht absolut blöde, protestierte der Löwe und antwortete damit auf ihre Gedanken. Ups, meinte Selima entsetzt. Heißt das, du weißt, welche Farbe meine Unterwäsche hat? Rosa, stellte der Löwe trocken fest. Kreischend sprang sie wieder hinter die Säule. Auch hinter Stein kann man Gedanken nicht verstecken, meinte der Löwe belustigt. Wie schön für dich, fauchte sie. Aber vielleicht ist das auch ganz praktisch. Weißt du, ich habe nämlich ein Problem. Uiuiui. Das war's. Und da hinten ist schon der Cliffhanger. Das Problem von Selima. Ah, ja. Und Fantasy und Vampire. Du weißt schon, dass, wenn du das veröffentlicht hättest, ja, du jetzt sehr, sehr, sehr reich wärst. Richtig. Und Marlene, ich muss aber noch davor sagen, ich habe das... Du bist schon reich. Tag, nein. Es gibt nur 2 Exemplare von dem Buch. Das haben wir selber gebunden und selber bemalt und die Seiten illustriert. Ja, dann wird es einfach teurer. Musst einfach für sehr, sehr viel verkaufen. Was ich noch sagen wollte, wir haben das geschrieben, da gab es diesen ganzen Vampir-Scheiß noch gar nicht. Wir waren damals riesengroße Fans von Interview mit einem Vampir. Mhm. Und da gab es noch nicht dieses Twilight-Krimskrams. Den ersten Teil fanden wir auch noch ganz cool, aber danach wurde es einfach nur so zu Mainstream. Und dann sind wir total vom Vampir abgekommen. Mensch. Sag mal, und dein letztes Mal etwas zum ersten Mal machen? Weißt du da was? Erinnerst du dich? Da würde ich gerne was erzählen von ein paar Freunden. Mhm. Und zwar... ich frage für einen Freund. Okay. Und zwar, also zum Beispiel, ich fand es einfach so fantastisch, mein Freund, der ist letztes Jahr zum ersten Mal Flugzeug geflogen. Wow. Und, zwar nach Neuseeland, also ich war ein Jahr in Neuseeland und er ist mir hinterher geflogen, ganz romantisch. Mit seinem eigenen Flugzeug? Nein. Ach so, also okay. Also ich bin praktisch, ich habe mich öffentlich getrennt, weil ich eine Fernbeziehung wollte und er ist mir dann hinterher geflogen. Oh, ich dachte, ich habe gerade verstanden, dass er zum ersten Mal selber ein Flugzeug geflogen sei. Nein, sich selber ein Flugzeug genommen ist und dir hinterher. Das wäre aber die krassere Geschichte gewesen. Also so ist natürlich auch schön, aber wenn ihr schon mal selber mit einem Flugzeug einer Frau hinterher geflogen seid, dann ruft bitte an. Ich möchte so eine Geschichte. Eine Frage habe ich noch. Hast du einen krassen Liebesbrief da, den du uns vorlesen kannst? Es dürstet uns nach Liebesbriefen. Dich. Ich habe extra geguckt. Ich hatte einen, aber ich glaube, in meinem jugendlichen Eifer habe ich den weggeschmissen. Madeleine, meine Theorie ist ja, es gibt keine Liebesbriefe mehr. Ich habe einen geschrieben. Nicht. Und siehst zwar du? An meine erste große Liebe in der 5. Klasse. Ja, in der so 5. ganz romantisch Klasse. Mit total viel Glitter das drauf. Und ja, so muss und das. Parfüm habe ich auch drauf gesprüht, oh, wie bescheuert. Wieso hast du den noch? Weil ich mich nicht getraut hätte, ihn abzugeben. Oh. Und dann ist leider aus der... Stell dir mal vor, du hättest ihn jetzt vorgelesen und dann wäre deine erste große Liebe, hätte das gehört und wäre dann zu dir gekommen. Das könnte alles hier passieren, ist aber nicht. Schade. Madeleine, viel Erfolg noch bei deiner Fantasy-Autorenkarriere und auch sonst. Dankeschön. Vielen Dank fürs Anrufen. Danke. Mach's gut. Tschüss. Nach den Nachrichten mit Wetter und Verkehr werden wir weiter eure Texte anhören, weiter übers erste Mal reden. Die Zeit verfliegt. Wir haben dann nur noch eine halbe Stunde. Aber wir können auch eine Stunde überziehen oder so, wie bei Wetten. Das wäre schön, nicht? Das, ich weiß nicht. Eigentlich. Na toll. Liebe Cottbusser, wenn ihr die Sportfreunde Stiller schon immer mal Open Air sehen wolltet, dann reißt doch einfach das Dach von eurer Messehalle ab. Und liebe Berliner, Wenn ihr die Sportfreunde Stiller lieber mit dem Dach drüber sehen wollt, dann baut halt eins über die Zitadelle. So oder so. Fritz präsentiert Sportfreunde Stiller. Applaus, Applaus. Am Donnerstag, den 29. Mai, live in der Messe Cottbus. Und am Freitag, den 15. August, Open Air in der Zitadelle Spandau. Zündet die Kerzen an in New York, Rio, Rosenheim. Und Cottbus und Berlin. Sportfreunde Stiller. Zweimal live. Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man. 2:30. Fritz, Nachrichten. Mit Golo Schmidt. Der russische Präsident Putin hat mehrere Staats- und Regierungschefs der EU schriftlich vor möglichen Gasengpässen gewarnt. Wenn die Ukraine ihre Schulden an Moskau nicht bezahle, werde Russland seine Lieferungen stoppen. Dies könne auch Auswirkungen auf die Versorgung Europas haben. Laut Putin belaufen sich die Verbindlichkeiten Kiews bereits auf 2,2 Milliarden Dollar. Die Brandenburger Polizei hat eine der bisher größten Rauschgiftplantagen im Land entdeckt. Bei einer Razzia bei Fürstenwalde stießen die Beamten auf mehr als 800 Hanfpflanzen und mehrere Kilogramm Marihuana. Außerdem wurden zwei Waffen sichergestellt. Der Inhaber des Grundstücks wurde festgenommen. An der Razzia waren 130 Beamte beteiligt. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat heute über die Lage der Flüchtlinge in der Stadt gesprochen. Dabei räumte der regierende Bürgermeister Wowereit auch Fehler ein. Es sei nicht gut gewesen, dass die Situation am Kreuzberger Oranienplatz so lange bestanden habe. Außerdem dankte er allen, die dazu beigetragen hätten, das Problem friedlich zu lösen. 4 Flüchtlinge sind auf dem Oranienplatz inzwischen allerdings in einen Hungerstreik getreten. Sie verlangen weitere Verhandlungen mit dem Senat über ein Bleiberecht und eine Arbeitserlaubnis. Schwarzarbeiter haben keinen Anspruch darauf, bezahlt zu werden. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Im konkreten Fall hatte eine Firma ihren Auftraggeber verklagt, die vereinbarte Summe für Elektroarbeiten vollständig zu zahlen. Ein Teil des Betrages sollte ohne Rechnung beglichen werden, also schwarz. Weil es aber Mängel gab, kürzte der Auftraggeber die Zahlung. Wegen des Restbetrages zogen die Schwarzarbeiter vor Gericht und scheiterten mit ihrer Klage jetzt in letzter Instanz. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Kreuzberg 7, in Schönefeld 8 Grad, in Grünow 4, Ludwigsfelde und Karlau jeweils 7 Grad und in Brandenburg-Havel 8 Grad. In der Nacht lockert der Himmel auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen sinken dabei auf bis zu 0 Grad. Morgen wieder von allem etwas. Sonne, Wolken, ein paar Schauer bei 16 Grad maximal. Verkehr. Stadtverkehr Berlin, A111 Stadtautobahn stadtauswärts. Die Einfahrt Schulzendorfer Straße ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Und A113 Zubringer Schönefeld. Bis 5 Uhr früh gibt es eine Vollsperrung stadteinwärts zwischen Schönefeld Nord und Adlershof wegen Wartungsarbeiten. Umleitungen sind aber ausgeschildert. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt. Vielen Dank. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt, dann macht doch mit. Auf fritz.de/mitmachen. Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Mit Katrin Thüring und Julian Heun. Neuer Fritze, den wir hier begrüßen dürfen, wird Hi. Nämlich bald hier jeden zweiten Donnerstag mit seinem Kollegen und Freund Till Reiners den Poetry Blue Moon moderieren. Wir sind mittendrin, uns da mal ranzutasten. Es funktioniert fantastisch. Ihr könnt nämlich in Zukunft und auch heute schon eure Texte, Kredenzen vorlesen, vorrappen und was das Zeug hält. Julian selbst ist Poetry Slammer und ich bekomme gerade bei Facebook ganz viele Anfragen, von wem denn vorhin dieses Lied war. Wer ist denn dieser Tobi? Tobi Hoffmann. Hoffmann mit 2 F und 2 N. Der gibt es auch viel auf YouTube anzuschauen und ist ein Poetry Slammer aus Ravensburg. Es kann sein, dass man ihn auch Tobias Hoffmann schreibt. Also das gibt's beides. In dem Fall hieß der Text, ich wache auf und wundere mich. Ja, den kann man nicht und doch, den kann man online gucken. Da gibt es sogar ein schönes Video zu. Sehr ansehenswert. Okay, und du hast ja noch einen Text von ihm mitgebracht. Mhm, der passt auch zu unserem Thema. Ja, unser Thema ist nämlich das erste Mal, weil es heute mein erstes Mal eine Radiosendung machen ist und wir auch uns gerne wünschen, dass ihr mit uns sprecht über eure ersten Male, sei das sexuell oder sonst was. Seid ihr falsch umgesprungen zum ersten Mal? Habt ihr zum ersten Mal ein Haus besetzt? Was auch immer ihr gerade zum ersten Mal gemacht habt, erzählt uns davon. Und wir haben noch einen Text dazu und zwar heißt der Text Ein Anfang. Es fängt an mit Beipackzetteln, endet mit Bypass-Operationen. Es beginnt immer klein mit einem Glas Sekt, einer kleinen Zigarette, einer Schachtel edler Pralinen, Einzug an einem klobigen Joint, dann schon Abhang und Grund, Boden, Wegzug. Später das Kilo, die roten Augen, enorme Klumpen im Magen und unterm Sofa. Es endet mit Lungenembolien, Verkalkung, entzündeten Arterien. Es beginnt immer klein, sagt der Doktor, mündet in Alkoholismus, Krebs und allgemeinem Siechtum. Es fängt an mit Augen und Telefonnummern, Lächelgesichtern, netten Worten und Teekränzchen. Es beginnt klein mit Saufgelagen, Kino, Video und Verzehrabenden, mitunter traurig, trostlos, im besten Christenfalle mit dem Tod, der Ehescheidung, dem Verlassen aller guten Geister. Es beginnt mit Küssen und Penetration, schwappt später in Kreissäle, klebrige Lachen, in warme Arme bestenfalls mit viel Liebe, einem Menschenverstand und allem Guten, nachträglich die Erfüllung aller Wünsche, ordentlicher Ausbildung, Ausstattung mit genügend Taschengeld. Es fängt an mit heiseren Männerstimmen, angesoffen, bellendes Straßenkötersprech, Spuckmäuler, Muskelschränke, stramm wie ihre Frisuren, glatt wie ihre Einstellung. Es beginnt mit Goldketten, haarigen Brüsten, schweren Stiefeln oder rasierten Köpfen. Es endet mit eingeschlagenen Zähnen, gebrochenen Rippen und Schürfwunden, Tränengasattacken und Krankenhausaufenthalten. Das bisschen Restehre kannst du haben, die schenken wir dir zum Geburtstag. Dann mit Knüppeln endet alles mit Fahrradketten, Schlagring und Stechmesser. Arme Jungen, hätte ihnen nur jemand geholfen. Es fängt an mit Worthülsen und fixen Ideen, beginnt klein mit Symbolen, Schriften, Ahnenehrungen und Frontabschnittsdurchquerungen. Teilt sich, was geteilt gehört, kommt alles zusammen. In Kampfhandlungen, Überfällen im Handstreich, kleinen Anfängen, nicht gewährtes, mündet in Erschießungen, Unterschriften auf Zetteln, Papierbergen. Alles abstrahiert, endet im Feuer, Flammen überantwortet mit den Zigarettenkippen. Das Wertlose hinterher in die Kübel, endet in Asche und wird als Straßenbelag verstreut. Es fängt an mit dem Aufwachen, endet in einem durchschnittlichen Traum. Dazwischen Schnitte und Löcher, Auslassungen, geschmückte Erinnerungen, Gesprächsfetzen aus fröhlich feuchten Selbstvergewisserungsrunden, Onanie-Gruppen, Vergleiche von Mentalitäten, das Setzen von Prioritäten auf und zu, auf und zu. Es mündet in Mündern, sich bewegend, ein Meer von Lippen, tonlos, schüchtern schmatzend. Damit fängt es an, mit einem Mund. Vielleicht wäre Lächeln ein Anfang. Mit einem Mund fängt es an. Tobias Hoffmann aus Ravensburg und mit einem wunderschönen Text über den Anfang und die Spannweite zwischen Anfang und Ende und was dazwischen alles passieren kann. Es ist auch so Wahnsinn, was man in 3 Minuten erzählen kann. Also es ist so, wenn ja, es sind halt eigentlich nur Worte, ne? Jeder von uns benutzt die und dann gibt es Menschen, die können in 3 Minuten Dinge erzählen, die schaffen andere nicht in, wenn du mit denen 12 Stunden an irgendeinem Tisch sitzt. Ne? Das stimmt. Endlich geht ein Wunsch von mir in Erfüllung. Ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass jemand anruft und erste Liebesbriefe oder einfach Liebesbriefe vorliest. Und es passiert tatsächlich. Ich glaube, bei Fritz hier, man kann sich alles wünschen, es passiert einfach. Stimmt. Ich hätte auch gern einen neuen Küchentisch und eine PlayStation 4 und zwei Freunde. Guck mal, Freundinnen. Da ruft er an. Und wir haben gerade eine Leitung und zwar Marie, 19 aus Frankfurt. Hallo Marie. Hi. Hallo. Hi. Hast du wirklich einen Liebesbrief dabei? Es ist jetzt nicht so der übliche Liebesbrief vielleicht. Das ist auch okay. Wer hat ihn dir denn geschickt und wann den und wie? Den habe ich geschrieben. Den hast du geschrieben? Vor fast 4 Jahren. Vor fast 4 Jahren? Und ja. In was für einer Situation? Es war so, ich bin in eine neue Klasse gekommen und in meinem Freundeskreis, der sich da gebildet hat, war dieser eine Junge, den ich irgendwie total mochte. Und anscheinend haben alle gesehen, so, er mag mich auch. Und dann habe ich irgendwie so eine kleine Geschichte geschrieben und habe ihm die dann irgendwie gegeben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es ihm auch gegeben. Oh ja, und dann? Wir sind tatsächlich zusammengekommen. Yes, perfekt. Wie cool, das ist wirklich toll. Auch sowas kann man mit Worten erreichen. Nicht nur, dass Leute klatschen, sondern dass sich jemand in einen verliebt. Wie krass ist es? Oder dass schon eine vorhandene Verliebtheit zum Ausbruch kommt. Marie, willst du mal vorlesen? Kann ich gerne machen. Wow. Und vorher schon riesiges Kompliment. Du bist verdammt mutig. Also ich würde es mich nicht trauen. Es ist auch, also ich zitter gerade ein bisschen. wir sind ganz gespannt. Alles klar. Man kann, du kannst es nicht sehen, aber Katrin kann es sehen. Ich grinse schon die ganze Zeit, ja, weil ich mich so freue. Na, dann mal los. Hoffentlich enttäusche ich nicht. Alles klar. Also, das ist die Geschichte von zwei Menschen, die sich mögen. Ein Junge und ein Mädchen. Sie gehen in die gleiche Klasse und sitzen auch nebeneinander, jeden Tag. Jeder sieht ihre Gefühle, die so offensichtlich scheinen, als seien sie ihnen auf die Stirn tätowiert. Nur sie selbst können sie nicht sehen und so gehen sie jeden Tag nebeneinander her und fragen sich, ob der andere dieselben Gefühle hat. Sie will ihm zwar ihre Gefühle offenbaren, aber sie findet einfach nicht die richtigen Worte. Also schreibt sie ihm eine Geschichte über zwei Menschen, die sich irgendwie mögen. Ein Junge und ein Mädchen. Sie gehen in dieselbe Klasse und sitzen auch nebeneinander. Jeder sieht ihre Gefühle, die so offensichtlich scheinen, als seien sie ihn auf die Stirn tätowiert. Dankeschön. Wow. Dankeschön. Wie kommt es dazu, dass du dich sowas traust, so einen Liebesbrief einfach vorzulesen? Bist du sonst auch so krass mutig? Machst du nur solche... ernsthaft? Ich bin schon ziemlich beeindruckt. Also überhaupt nicht. Ich bin eigentlich voll introvertiert und schüchtern, aber obwohl sich das auch in letzter Zeit sehr geändert hat. Also ich mache da gerade sehr, sehr Fortschritte, was das angeht. Mhm. Und wie hieß der Junge, dem du das gegeben hast? Mit Vornamen? Vielleicht Adresse muss jetzt nicht sein? Er hieß Markus. Markus, du bist ein großer Glückspilz. Ich will auch mehr Liebesbriefe bekommen. Krass, das ist wirklich toll. Ich bin sehr, sehr gerührt und erfreut, dass mein Wunsch aufgegangen ist. Marie, vielen, vielen Dank und ruf mal wieder an. Tschüss. Tschüss, mach's gut. Madas. Madas, was ist das für ein Name? Hallo? Madas? Madas? Ja, ich bin da. Hallo Madas, was ist das für ein Name, Madas? Habe ich noch nie gehört. Ja, der Name kommt aus dem Ukrainischen und also mein Vater war Ukrainer, war ein Waldarbeiter dort und so kam das irgendwie. Ich glaube, das hat auch eine Bedeutung, aber so genau weiß ich das nicht. Mhm. Und worüber möchtest du mit uns sprechen? Ist es auch ein erstes Mal oder hast du Waldarbeiterliteratur mitgebracht? Oder? Das ist eher was sich gerade so in meinem Leben abspielt. Stemmst du gerade Gewichte? Du stöhnst so. Ja, du, wo warst du gerade? Das ist heutzutage, die Leute trainieren ständig, ich kann mir das auch vorstellen. Ja, ich habe hier noch, gerade probiert, meinen 44er Bizeps zu trainieren. Oh, ein Kollegahörer, wie ich mitbekomme, der 44er Bizeps. Ja, das sollte man auf jeden Fall mal. Erzähl von deinem Leben. Ja, also ich war bis 2013 halt eigentlich immer ein sehr rechtschaffender und angenehmer Mensch, würde ich mal sagen, für mein Umfeld. Und das ist mir dann aber halt, weil viele Leute haben mir auch schon immer gesagt, ja, Madas, du bist so nett und das wird dir irgendwann noch auf die Füße fallen. Ich dachte immer, ach Quatsch, das ist Karma und wenn man nett durch die Welt geht, dann wird einem auch nie was Schlechtes passieren. Aber tatsächlich wurde ich dann Ende 2013 an Silvester herbe enttäuscht von der Menschheit und habe mir fürs neue Jahr dann vorgenommen, zum ersten Mal wirklich bewusst böse zu sein. Was hat dich denn da geritten? Was bringt einen dazu, fürs neue Jahr sich zu entscheiden? Nein, ich nehme nicht ab. Ich mache nicht alles, was ich in der Uni machen muss, sondern ich werde jetzt böse. Wie kommt man dazu? Nein, es war einfach mal was Neues. Es war was sehr Aufregendes. Ich war, wie gesagt, halt immer ein sehr lieber Mensch und ich wollte einfach mal das Böse ausprobieren. So wie so ein böser Superheld eben, so wie ein Antiheld. Aber was machst du denn Böses? Nein, also ich glaube, das hält sich auch noch im Rahmen. Ich mache halt Sachen, die ich mich früher nicht getraut habe. Ich bin zum Beispiel letztens aus dem Dönerladen rausgegangen, ohne zu bezahlen. Madas, du machst aber crazy bösen Stuff. So, das ist ja... Naja. Was noch? Naja. Komm, jetzt zähl auf. Letztens zum Beispiel musste eine alte Dame halt die Treppe hoch im U-Bahnhof und ich habe nicht geholfen, was ich sonst halt immer direkt mache. Alter. Also, und hast du noch einfach, heimlich von hinten so... Du bist ein normaler 22-Jähriger, ne? Ja, deine Freihandeln hast du hier noch hinten in die Tasche gesteckt für deinen 44er Bizeps, damit sie schwerer hochkommt, oder was? Also mal, das ist auch nicht so schlimm, wenn man nicht jeder Oma hilft, finde ich. Ja, also ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass du böser werden sollst, aber ich hatte jetzt krassere Sachen erwartet. Ja. Naja. Checkkartenbetrug, weiß nicht, sowas. Menschenhandel, auf Facebook vor Leute entfreunden. Ich habe mir jetzt zum Beispiel bei Amazon aus dem Ausland ein Spiel bestellt, das heißt Unreal Tournament und das ist Das ist in Deutschland indiziert und das kann ich jetzt aber spielen auf meiner Playstation. Du bist echt der geilste Typ, der jemals angerufen hat. Madas, ey. Du bist echt ein fieser Typ. Außerdem heißt dein... Fies, ne? Ja, außerdem hast du einen Nachnamen, der rückwärts an einen gewissen ehemaligen Staatspräsidenten erinnert. Ist das vielleicht ein Künstlername? Dass ja. Madas gibt es nicht als Vornamen. Ich habe gerade gegoogelt. Du hast Katrin kann man nichts vormachen, Madas. Heißt du Saddam mit Vornamen und schämst dich vielleicht dafür? Nee, also ich hab ehrlich gesagt, also das wird mit einem D geschrieben und ich wusste auch ehrlich, bis ihr mich jetzt gerade darauf aufmerksam gemacht habt. Wusstest du gar nicht, dass das Saddam. Aber das passt doch dann zu meiner neuen bösen Identität ganz gut. Das stimmt. Vielleicht warst du schon immer dazu vorbestimmt, eines Tages mal Unreal Tournament zu bestellen. Ich finde auch, du solltest dir ein Cape machen lassen. Ja. Wo Madas draufsteht, dass es so weh dann so. Wenn du die nächste Mal die Oma nicht hochhilfst, dass du dann so... Dann gehst du einfach vorbei und machst du das Cape vor. Und hast du nicht noch irgendeine richtig böse Geschichte, dass du mal irgendwie einmal richtig einen rausgelassen hast oder so? Weißt du, vielleicht ist auch ein bisschen, der Blue Moon ist auch ein bisschen ein Beichtstuhl, ne? Schon. Du kannst es hier von der Seele reden und dann sagen wir, okay, 10 Vater Unser und 50 Liegestütze für deinen 44er Bizeps und dann ist wieder okay. Hast du nicht noch eine ganz böse Geschichte? Ja, naja, aber dafür schäme ich mich fast schon ein bisschen, also... Es war schon ganz schön hart. Ich habe letztens einem Mädchen im Club gesagt, dass ich sie zurückrufe, nachdem ich ihre Nummer bekommen habe, und ich habe es nicht getan. Oh wei, das ist verdammt crazy. Ich hoffe, das war sogar auch im Fritz Club. Na dann. Siehst du, und das, ihr seid die Wurzel allen Übels. Ja, Madas bringt hier Berlin in Unsicherheit und. Saddam, mach's gut. Also Saskia, falls du das hörst, das war schon mit Absicht, dass ich dich angerufen habe. Ich wollte einfach mal böse sein. Ja. Ich bin böse. Du bist böse. Ich bin jetzt auch böse. Das weiß ich, weil du uns verarscht. Aber es war toll. Saddam, mach's gut. Es war mir eine Freude, Madas. Tschüss. Und grüß deinen Vater. Weiter. Christian. Hallo Christian. Oh nein, hallo. Christian sitzt mit seinen saufenden Freunden zusammen. Da kann ja auch nichts mehr rauskommen. Stimmt das, Christian? Nee, die sind nicht mehr da. Wer ist das im Hintergrund? Guckst du gerade Familien im Brennpunkt oder ist das tatsächlich bei dir zu Hause so von der... Nee, wir sind auf der Straße, aber wir hören trotzdem über Handy. Das ist heutzutage möglich. Sind wir im Radio? Wir sind im Radio, ja. Ah, klasse, das ist der Wahnsinn. Das ist gut, dass du das jetzt so miterlebst, weil so ab 11:30 gerade donnerstags und jetzt sind die Ferien fast... Da wird viel, gerade in Brandenburg und die Leipzig. Die trinken Alkohol? Und so, da wird viel getrunken und die Texte werden immer schlechter eigentlich. Erzähl das nicht, sonst macht Madas das auch. Das stimmt. Nee, das ist schlimm. Das Interessante ist, ich dachte, ich wusste nicht, dass Julian wirklich Julian ist, weil Julian ist ein okayer Freund von mir. Kein okayer Freund, aber ein Freund. Christian! Ich hatte mit Julian mein erstes Mal. Ach ja, echt, ja? Das stimmt. Sexuell, ja, oder? Auf verschiedene Art und Weise auch sexuell, ja. Auch sexuell? Oh, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, und aber, was für euch aber beide es stimmt schön? Natürlich. Oder habt ihr da nie drüber gesprochen? Also, wir haben da nie drüber gesprochen, deshalb rufe ich jetzt an über diesen Weg. Das ist halt ein Weg, der... Christian, also ich finde okay, dass du anrufst, aber du weißt schon, also du hast mich damit sehr, sehr verunsichert. Das glaube ich. Ja, Julian, das tut mir auch leid, aber wir müssen das irgendwann mal besprechen. Aber sag mal, Christian, Julian hat das bis jetzt wahnsinnig toll gemacht, oder? Es ist seine erste Radioshow. Julian ist so unglaublich gut. Ich habe seine Stimme nicht erkannt. Ich kenne ihn nur eigentlich als... Nur nackt. Ja, der Julian, ich bin der Julian. Also, wenn ich mit ihm rede... So rede ich privat. Das ist jetzt meine nette Radiostimme. Verstehe. Unglaublich schöne Stimme. Also man hört ihm einfach gerne zu. Ich habe hier noch jemanden, der auch gerne mit Julian reden will. Ah, na geh mal weiter. Ist jetzt deine Mutter? Rufen jetzt hier alle an, oder? Ja, das ist nicht meine Mutter, das war eine Männerstimme, Katrin. Ah, ja, aber stimmt. Danke für diese Beleidigung. Guten Tag, hallo. Hallo. Hallo, hier ist Rolf Tronk vom Block. Rolf Tronk vom Block, das ist ja, was wir hier für Gäste haben zu später Stunde. Was geht, Rolf Tronk? Warum rufst du an? Was willst du über dein erstes Mal erzählen? Oder hast du etwa einen Text mitgebracht? Nee, ich hab die Show jetzt gerade, ich habe dich verfolgt und ich wollte... Du hast mich verfolgt. Fragen, ob ich ein Video von euch, beziehungsweise ein Interview von euch machen kann für meinen Blog. Für deinen Blog, ja, das kannst du auf jeden Fall machen, Rolf Tronk. Das ist ja total super. Das ist wirklich cool. Rolf Tronk, sag mal, ich habe gehört, du bist berühmt für, ich habe so ein bisschen so eine Ahnung, wer sich hinter Rolf Tronk verbirgt. Ich habe das gehört, du bist sehr berühmt für deine Fickgedichte. Ja, das stimmt. Hättest du eins auf Lager? Ich habe in meinem Liebesleben viele erste Male gehabt mit verschiedenen Frauen. Und ja, ich habe da verschiedene Gedichte verfasst. Ja, ich möchte es jetzt auch hören. Ich will es jetzt auch hören. Ja. Wir wollen es hören, Rolf. Die sind alle auch nachzulesen auf meinem Blog rolfronk.de. Glaubt ihr, liebe Zuhörer, glaubt ihm kein Wort, aber lasst ihn noch ausreden. Hau raus, Rolf. Ja, mein erstes Mal hatte ich mit einer Frau, die war nicht so klug. Da habe ich... Rolfs Freunde freuen sich. Da habe ich ein Gedicht verfasst. Ist sie gerade im Raum? Ich bin gerade auf der Straße, aber ich habe sie auch damals auf der Straße gekauft. Oh, so, jetzt will ich es hören, komm. Jetzt hau raus, ja, komm, also Rolf. Noch ein Gedicht und dann... Der Dummfick, genau. Der Dummfick. Der Dummfick, der war nicht so gut. Das war falsch. Ist ja ganz hervorragend, dein Gedicht. Ich mach den Emo. Den Hipsterfick. Ah, der Hipsterfick. Na gut, dann mach mal. Den Hipsterfick. Der geht so. Der Hipsterfick war nicht so gut, ein wahrlich schwerer Bang. Es ging nur der Oralverkehr, die Hose war zu eng. Das ist schick, Rolf. Sehr, sehr beeindruckend. Zum Glück haben wir es auch kurz vor 12. Rolf, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Grüß meinen Sexpartner vom ersten Mal, Christian. Ja, Christian. Oh, weil. Es war wunderschön mit euch. Ruf bitte nochmal an, wenn ich nicht hier bin. Tschüss, macht's gut. Grüße nach Leipzig. Wir lieben dich, Julian. Oh, wei. Katrin, was ist da los? Sagst du es mir? Ich kann es dir sagen. Das waren Poetry Slammer tatsächlich. Das waren Blöbrode und Christian Meyer vom Fakonischen Orchestra, die offensichtlich irgendwo gelesen haben, dass ich heute eine Radioshow mache und die gerne ein bisschen anrufen wollten, offensichtlich. Finde ich super. Ich finde, es waren auch viel zu wenig Hipster-Fake-Gedichte heute dabei. Ja. Wenn ihr das in Zukunft mehr machen könntet, mehr fokussieren gleich von Anfang an, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht könnten die auch mal eure Gäste sein, ne? Also es ist ja auch geplant, wenn dass ihr Gäste... Wenn sie sich benehmen und nicht gerade betrunken nein, von der Straße kommen, aber toll, ja, so. Also, ach ja, das ist hervorragend. Möchtest du mit Lea sprechen oder mit Nele? Sie klingen beide auf jeden Fall weniger abgespaced. Wir nehmen mal Lea. Lea. Hallo Lea. Hallo. Bist du auch so abgespaced wie die Jungs eben? Nee, nicht ganz. Ein Glück, ich muss mich auch kurz entspannen, wenigstens halbwegs. Hast du die ganze Zeit gedacht, gleich verraten sie irgendwas? Nein, ich bin meinen Job hier schon wieder los. Ja, erstes Mal. Ich hab mich schon so gefreut, dass ich noch keinen Hitler-Vergleich gemacht habe. Ja, da muss man immer, das habe ich von großen Radiokollegen gelernt, das immer draußen lassen. Das vorher noch ganz oft sagen. Ja. Und dann 2 Stunden nicht mehr. Deswegen hast du dich vor der Sendung so Tourette-mäßig verhalten. Ja, genau. Okay, das hat alles Strategie. Ja, das schön. Hat alles Strategie. Ja, wolltest du was vorlesen oder über ein erstes Mal sprechen? Wie sieht's aus? Ich wollte zum ersten Mal was im Radio vorlesen. Na, das ist ja spannend. Was ist das für ein Text, für ein Stück? Ich hatte erst einen anderen, aber ich glaube, der ist zu lang, weil ich sehe, es sind irgendwie nur noch 6 Minuten. Und der, den ich jetzt habe, da geht es eigentlich um die Liebesbriefe oder um die Nachrichten, die man nicht abschickt und die Anrufe, die man nicht macht. Und ja, der heißt Jetzt. Ich bin gespannt. Wohin gehen all die ungesagten Wörter, die verpassten Gelegenheiten, die richtigen Momente, das vermeintlich Falsche zu sagen? Was passiert mit den nicht abgeschickten Briefen, den ungelesenen Nachrichten, den nicht gewählten Nummern auf den zerknitterten Zetteln in den Hosentaschen? Wer hört die Wörter, die du dir selbst immer wieder vorsprichst? Wer liest deine Gedichte? Wer wischt die Tassenränder von deinem Küchentisch? Es ist nicht so, dass du nicht wüsstest, was du sagen wolltest oder könntest. Es ist nicht so, dass du die richtigen Worte nicht finden könntest. Die sind ja da, immer, in jedem Atemzug und in jedem Augenblick. Du hast es so oft aufgeschrieben und nicht abgeschickt. Hast so oft die Wörter zu Sätzen aufgereiht, Perlen auf einem seidenen Faden. Noch eine Zigarette, noch einmal tief durchatmen, dann, das weißt du genau, dann ist er da, der Mut und mit ihm der perfekte Moment. Dann wählst du die Nummer, dann tippst du die E-Mail-Adresse, dann legst du wieder auf, wenn du das Freizeichen hörst, nur um dann doch nicht gehört zu werden. Das könnte ja falsch sein, es könnte ja der falsche Moment sein, es könnte ja schlechtes Timing sein. It's all about timing, but take your time. Zeit. Zeit vergeht, geht und sagt niemandem wohin, kümmert ja auch keinen. Und wenn doch, dann kann man ja immer noch verdrängen, bewährte Taktik. Du änderst die Betreffzeile zum 10. Mal. Betreffzeilen können den Adressierten schon beim Öffnen des Postfachs. einfach davon abhalten zu lesen, was du mühsam geschrieben, gelöscht und wieder geschrieben und wieder gelöscht und wieder geschrieben hast. Ein Schlussstrich, der würde helfen, ein glatter Schnitt, das Herz amputieren und den Kopf gleich dazu, ein Update für die Kopffestplatte. Cut. Szenenwechsel. Straße, Regen und zerbrochene Flaschen im Neonröhrenlicht der Bushaltestelle, grölende Menschen. Ganz toll, ganz toller Abend. Wieder Kontakte geknüpft, muss man ja, Networking und so. Telefonnummern austauschen und manchmal noch ein Stück zusammen die Straße entlang gehen. Morgengrauen, wenn die Stadt wirklich schläft und du deinen Schlüssel nicht findest und dich auch nicht. Verwischter Kajal und die Zunge pelzig von zwei Schachteln Zigaretten und dem ganzen Wein und den Phrasen und die Füße nass, weil es doch wieder die falschen Schuhe waren. Eine Schwalbe macht noch kein Sommer, Baby. Du hättest den Wetterbericht hören sollen, dann hättest du gewusst, dass heute der Tag gewesen wäre, um im Bett zu bleiben und sich vor der Welt zu verstecken. Die dreht sich auch ohne dich. Das weißt du eigentlich, glaubst es aber nicht. Du könntest jetzt die Nummer wählen, die du lange auswendig kennst. Du könntest jetzt die E-Mail abschicken, von der es ungefähr 100 gespeicherte Versionen gibt. Nimm die erste. Dankeschön, Lea. Einmal klatschen von mir. Mir sehr gut gefallen. Was könnte für einen Text besser hierher passen, außer einer, um das Zögern mit Worten und sich vielleicht mal zu trauen? Das ist doch ein super schöner letzter Text. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde gern mehr hören, aber ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank für deinen Anruf. Nele ist noch in der Leitung. Nele, wir schaffen deinen Text leider nicht mehr. Ach, schade. Mensch, wirklich schade. Ein bisschen zu spät angerufen. Dann rufe ich übernächsten Donnerstag nochmal an. Nicht übernächsten, sondern alle 4 Wochen, ja? Also so, immer gut. Den zweiten Donnerstag im Monat gibt es jetzt hier den Poetry Slam Blue Moon mit Julian Heun, der heute schon bestens bewiesen hat, dass es tolle Sendungen werden. Dann auch dabei Till Reiners, Freund und Kollege von Julian, der leider mit Mandelentzündung zu Hause liegt. Und in 4 Wochen dann für euch dabei ist. Nele, ruf dann an, am besten gleich als Erste. Natürlich. Ja, dann freuen wir uns. Und Julian, vielen Dank für diese tollen Eindrücke, für die vielen Gefühle. Dir gerne, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Wir heute... Ich war so beeindruckt, dass so viele angerufen haben. Das ist sehr, sehr gut. Hoffentlich bleibt das so. Und auch sehr, sehr erstaunlich, wie die etwas spätere Stunde den Charakter der Anrufer, die hier angerufen haben, schon ziemlich merklich verändert hat. Ich habe dir gesagt, die Fritzhörer, da ist Verlass drauf. Und wir können uns freuen auf tolle Sendungen in den nächsten Jahren, die wir mit euch hören werden. Das allererste Mal von Fettes Brot wird diese Sendung beenden. Danach gibt es Flo Heiler im Night Flight. Viel Spaß dabei. Kommt gut in die Nacht. Macht's gut. Tschüss.